Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331-74-81-110. Im Januar um Mitternacht, ein Spartakist stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Und mit der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, der kümmert sich nicht drum. Und donnernd dröhnt die Artillerie, Spartacus hat nur Infanterie. Granaten schlagen bei ihm ein, die noske Hunde stürmen Büchsenstein. Büchsenstein, oh Büchsenstein, Spartacus sein heißt Kämpfer sein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Und wofür kämpft der Spartakist, damit ihr's alle wisst. Er kämpft für Freiheit und für Recht, nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. Alle Menschen, groß und klein, auf Erden sollen Brüder sein, dass niemand leide ferner Not, und jeder hat genügend täglich Brot. Viel Blut hast du gesehen, in deinem Friedrich seine Ruhe, so manches tapfere Spartakus Blut. Gefangen, ach, in Weh und Schmerz, und dennoch hoffet unser Herz. Spartakus lebt, Spartakus sieht, frisch auf zum Kampf, Genoss, verzage nicht. Parmesan und Partisan. Das ist doch eine Frage, auf die man allzu gerne antwortet. Matthias Belz und, wie heißt der andere, Buron mit Vornamen? Ralf Buron. Ralf Buron. Wir können die Frage eigentlich gleich beantworten. Guten Abend, hier ist erstmal der Sprechfunk. Partisan und Parmesan sehen sich jetzt vereint hier im Studio. ich hoffe, es wird mir nicht als Überheblichkeit ausgelegt, wenn ich mich jetzt als Partisan bezeichnen würde. Mir gegenüber sitzt der Parmesan, der dem Ganzen die Würze gibt oder ist quasi so eine Art Kartoffelsuppe mit Petersilie drüber gestreut. In diesem Fall wäre die Rolle meines Gegenübers das der Petersilie. Ich habe heute jemanden eingeladen, der hier quasi DJ-mäßig dem Musikansagen-Notstand, dem ich mich ja immer ausgesetzt sehe, Abhilfe abzuhelfen versprochen hat. Wir werden gemeinsam gespannt sein. Guten Abend, Karl Hegemann. Ja, guten Abend. Ich bin ganz geplättet. Ich wollte eigentlich hier nur ein paar Platten abgeben, aber jetzt muss ich das auch noch kommentieren. Ja, ja. Spray Athen hieß das eben, dieser Titel von der CD Wir machen glücklich. Und Parmesan und Partisan werden Sache, beide uns, zerrieben. Ja, die, ne? Insofern ja, bleibt es sich gleich. Also deshalb, nee, das ist ja hier eher eine konservative, auch also auch durchaus möglicherweise konservierende Veranstaltung der Sprechfunk. Insofern denke ich, dass wir nicht unbedingt zerrieben werden, sondern hier traute Einheitsfronten bilden werden. Karl-Georg Hegemann ist, was mich ja immer sehr beeindruckt, richtig ein studierter Philosoph, nicht nur ein studierter, ein Promovierter mit Magna Cum Laude. Was war das Thema deiner Dissertation? Identität und Selbstzerstörung. Oh, das ist ja ein Thema. Das ist ja, das wäre eigentlich ein Thema für eine Sprechfunksendung. Da würde ich dann dich als Spezialist einladen. Heute bist du aber nur DJ hier. Er ist ansonsten, sagen wir mal zumindest, was jetzt vielleicht nicht eine Berufsbezeichnung ist im ersten Teil, aber im zweiten Teil ist es dann eine Berufsbezeichnung, sympathischer Dramaturg, der durchaus auch an einer durchaus auch sympathischen Volksbühne kümmert sich da, glaube ich, auch ein bisschen um Musiken, die ja da ab und an stattfinden, ne? Ja, wir veranstalten ja auch Rockkonzerte, bei denen dann auch Kuttner manchmal die Ansage übernimmt. Wird. Vielleicht bringen wir gleich noch was von dem Pokes-Mitglied, das damals nicht mitgesungen hat. Sean McGowan, ja. Gut, aber seine Rolle ist hier heute nicht dramaturgisch, sondern eigentlich moderationell, DJ-mäßig. Er hat die Musiken mitgebracht, die hier heute zu hören sein werden. Und er wird die im Einzelnen auch immer ansagen und absagen. Eine Aufgabe, oh Gott, an der ich ja immer so schmählich scheitere. Wir hören jetzt gleich, glaube ich, eine besonders entlarvende Musik. Erstmal von dir. Sollte man jetzt sagen, ja, ich, das ist ja ein Ding. Okay, ja. Das ist ja gut. Ganz ruhig wird alles. Bekannte Worte hören Sie. Bekannte Worte hören Sie. Ganz ruhig wird alles. Bekannte Worte hören Sie. Hallo und herzlich willkommen in Kuttners Kölner Bar. Heute mischen wir uns einen Sprechtrunk. Ach, wunderbar. Zuallererst geben wir Eiswürfel in ein Glas. Und dann schütten wir frischen Tomatensaft rein. Anschließend noch zwei Tropfen Zitrone. Und schon haben wir unser gesundes Getränk. Prost. Gott, du Gott. Hallo, liebe brave Freunde, hier spreche ich eure Manuela und euer Drafi Deutscher. Ich sage euch eins ganz ehrlich, Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Freundschaft nicht. Hallo, guten Tag, ich habe ein tolles Wort für dich. Das ist der Primitate Lossi. Das Wort ist schön, wenn es S-C-H-Ö-N buchstabiert wird. Ja, hallo, Kuttner, hier ist der Toto Andi. Und ich habe hier einen schönen Spruch über dich in der BZ gefunden. Bobiobi sangen die Lippen, Weomi sangen die Blick, Pieo sangen die Brauen, Lee sang das Gesicht, Gsixixio sang die Kette. So lebte auf der Weinwand irgendwelche Entsprechungen außerhalb der Umrisse das Angesicht. Wladimir Zaleznikow, 1908. Hallo, hier ist der Peter, der rausgeschmissen wurde. Ich habe ein paar Wörter und entzückende, reizende, hübsche, sehr hübsche, klassische, formvollendete, ebenmäßig harmonische, wunderschöne, bezaubernde, hinreißende, bildschöne, herrliche, vollendete, makellose, unvergleichliche, nach einer Stunde berückende, berauschende, bestrickende, belebende, traumhafte, wunderbare, zauberhafte, wundervolle, blendend, schöne, märchenhafte, göttliche Wörter. Ach ja, Titi, als ich gestern bei der Herzogin war, sagte ich, wie ungeschickt von dir. Ja, hallo. Ich wollte nur zu dem Thema schöne Worte sagen. Das Wort Romantik ist besonders schön, finde ich jedenfalls. Viele Phrasen reden und so ist wie Zähneputzen. Man spuckt am Schluss immer was aus. Ja, hi, hier spricht Kalinka. Hi, Kuttner. Ich wollte nur sagen, weißt du, was sehr geile Wörter sind? Laut meine Wörter, sowas wie Zisch oder Murmeln. Guten Abend, hier ist Sir Henry. Wer dir überlegen, den beneide nicht und wer dir unterlegen, den verachte nicht. Der Mund ist des Todes Glücks, der Zunge seine Wurzel. Dies sind beides von Gedichte bzw. Sprüche von japanischen Dichtern. Ich habe zwei Worte, Ho-Wo-Wo und Krutschamballe. Ja, hallo, hier ist der Clemens. Ich wollte den Thomas Prinzler entlasten in Sachen Alfons Zitterbacke, da der Sprecher von Alfons Zitterbacke Joachim Prendl hieß. Ja, hallöchen. Also mein liebstes Wort hat keinen Vokal und heißt Brüttelbrimpft. Okay, ich habe eine andere Idee als Peter, weil es Letter schmeckt sich nicht so gut. Die sind leider etwas fetter, essen sie doch Letter. Dann heizen sie in ihrem Jetta und kaufen sich zwei Stützkorsetta und auch einen Krampfaderstrumpf, der schick aussieht an ihrem Rumpf. Damit kommen sie dann sehr verwegen, sich in ihrem Bett flach legen. Wie ist das Verhältnis von axonometrischer Projektion des Arbeitsprozesses zu frontal diametrisch betriebenen Schneckenradgetriebe, wenn man berücksichtigt, dass pneumatisch arbeitende Steuernuppen beim selbsttätigen Aufeinandertreffen des Stößels auf die Nockenwelle eine Verstellung des Stellgliedes bewirken? Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie eure Adresse ist vom Sender. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Das habe ich also nur von dir gehört. Willst du mal wissen, was die Hegemanns statt Scheiße sagen? Nee. Schade, ich will das aber mal wissen. Oder ich will, dass es mal gesagt wird. Ja, Herr Hegemann, woher stammst du denn eigentlich? Ich stamme kurz hinter der Helau-Grenze? Ja, nee, kurz vor der Helau-Grenze. Friedrichshain. Ich stamme aus Ostwestfalen-Lippe. Ach, das klingt ja schon mal gut. Aus Paderborn. Hallo? Da waren damals ähnliche Verhältnisse wie in der DDR. Da wählten nämlich 70% CDU. Und da sagte man in gutbürgerlichen Familien, Hauka. Hauka. Und du hast dann erst ein philosophisches Studium gebraucht, musstest an die 30 Jahre werden, um rauszukriegen, was Hauka bedeutet. Ja, Haufen Kacke. Das habe ich ihm vorher erzählt und das hat ihn wohl sehr beeindruckt. Das hat mich sehr beeindruckt. Verfügst du auch über so ein wunderbares Familienwort, Carsten? Dann wollen wir noch ins ins Kino gehen. Dann lesen wir das aktuelle Filmprogramm. Dann sehen wir uns zum 13. Mal Casablanca. Dann essen wir ein großes Eis im Mövenpick. Dann joggen wir durch den Park zurück. Dann machen wir uns eine Flasche Edelzwicker auf. Dann nehmen wir auch noch ein kleines Fernsehspiel in Kauf. Dann schlafen wir zusammen, es ist wunderschön. Und das wird immer weitergehen. Und das wird immer weitergehen. Das wird immer weitergehen. Und das wird immer weitergehen. Ich habe mich entschlossen, endlich, wahrscheinlich schon lang ersehnt. Das sind ja so Unterstellungen, die kann man auch wunderbar am Radio machen, kann keiner widersprechen, kann keiner überprüfen. Erklären, warum ich Flachlegen so schön finde. Flachlegen kommt auch, Flachlegen in Anführungsstrichen, kommt aus einem wunderbaren, bei 2001 erschienenen Buch von Eckhard Henscheid, Die Vollidioten, ist eigentlich eine Trilogie. Die Vollidioten ist der erste Band, ein historischer Roman aus dem Jahr 1972. Wenn man mal diese ganze, sagen wir mal, Turnschuh-Mafia, die sich selbst als 68er bezeichnet, aus dem Westen so rübergeschwappt ist, ungefähr begreifen will, dann hat man hier möglicherweise, ist ja nicht so böse, wie jetzt klingt, aber hat man einen Blick von unten drauf, glaube ich, und bietet einem viel an Welterklärung. Und da taucht eben in einer Passage, die ich etwas länger zitieren muss, dann dieses von mir besagte und so heiß geliebte und von mir auch häufig, jedenfalls immer, wenn sich's anbietet, dadurch, dass ich jetzt das Buch immer nicht dabei habe und das immer erklären kann, also dann manchmal auch in Situationen, wo es sich nicht so anbietet, gebrauchte Wort flachlegen auf. Ich werde die ganze Vorgeschichte nicht erzählen können, die erschließt sich aber in dieser doch nicht ganz kurzen Passage, die ich jetzt hier vortragen will. Dieser lodernde und mich der tiefsten Verachtung aussetzende Strahlenblick, der offenbar nur unseren Mädchen aus dem Hunsrück eigen ist, diese Flut verschleierter und gerade darum so reizender Erotik, diese kleine, aber entschlossene Brust, wie sie unter dem blau-rot karierten Kittelchen wogte und der Rest fest in die Blue Jeans verpackt. Jetzt kommen drei Punkte. Fest in die Blue Jeans verpackt. In diesem Augenblick hätte ich Fräulein Czernatzke sicher auch gern flachgelegt. Doch noch während ich mich mit dieser ganz neuen und überraschenden Empfindung befasste, schrie dieses Fräulein auf den Glutrosen packen, Rosen deutend, den ihr der Erzähler hingestellt hat, also schrie dieses Fräulein auf den glutroten packen Rosen deutend plötzlich auf, und was soll der Rotz da? Und dazu gehört noch eine wunderbare, von Wächter hergestellte Karikatur der Jans. Was ist das? charismatisch waren, kamen wir der Reihe nach dran. Vielleicht wenn ich jeden Kind schlafen würde, dann würde ich's anders sehen. Doch so glaube ich, wir haben jeder gekriegt, was er verdient. Es war cool, von dir fotografiert zu werden. Cool, mit dir nach Wien abzuhauen. Cool, Vater deiner Tochter zu werden. Cool, für deine besten Freunde. Cool war das Wort für dich. Immer noch Angst. Du kannst das verlieren, von dem du nicht weißt, was es ist. Aber ich weiß, was du bist. Und immer noch ist Romantik das Einzige, was mich rauskriegt vor die Tür. Wenn die anderen jammern, würden so gerne auch mal 20 sein. Werden wir sagen, wir für unseren Teil sind froh, es ist vorbei. Es ist cool, wie alles einfacher wird. Und trotzdem bleibt es kompliziert. Und wie wir uns viel besser verstehen, wenn wir uns heute sehen, hier. Cool ist das Wort dafür. Cool ist das Wort und ja, wir unterhalten uns jetzt nett. Währenddessen machen wir Let's Get Fucked Up mit den. Nicht so, wie meint es, wie du gesagt hast. Doch, kommt aber hin. So. Schon wieder. Ja? Ich neige doch dazu, den nicht ganz ernst zu nehmen. Nee, was würdet ihr dem wünschen? Nee, was würdet ihr denken, was er nicht wird? Spießer. Echt? Oh, da kann man sich aber schwer täuschen. Gut, dann machen wir weiter. Was würdet ihr denken, was er wird? Verrückt? Und was würdet ihr ihm wünschen, dass er das wird? Reich. Ja, ehrlich? Ja, Kinder, ihr seid so gute Seelen. Zumindest an Erfahrung. Okay, das war jetzt das Porträt eines Hörers. Wir machen hier erstmal kurz ein bisschen Musik, telefonieren dann weiter. 74 81 110. Und die Musik jetzt muss natürlich auch angesagt werden. Ist nämlich zu bewundern am folgenden Freitag ab 17 Uhr. Man muss pünktlich kommen, weil die sind die ersten vor der Volksbühne, die bolschewistische Kurkapelle. Und wer hier im Hintergrund noch rumtobt, ha, ha, ha, ha. Kinder, ich habe eure Mikrofone zugemacht. Wenn ihr jetzt lacht, dann kommt ihr total scheiße von ganz hinten aus dem Raum rüber und macht wieder unprofessionellen Eindruck, bleibt alles wieder an mir hängen. Ich kriege Ärger und ist auch total blöd. Also bolschewistische Kurkapelle am nächsten Freitag zusammen mit Steve Binetti, der da auch zu bewundern sein wird. Jetzt schön hinhören. Das muss ich so anhören. Ich habe es vorhin selber nochmal gehört und dachte, Gott, oh Gott, ist das übersteuert. Nein, es ist nicht übersteuert. Es klingt so. Es soll so sein. We'll be right back. die bolschewistische Kurkapelle Schwarz. Halleluja, jetzt habe ich ja mein Mikrofon zugemacht. Das ist natürlich total blöd. Ich muss ja was anderes zumachen. Musikgeschichte, würde ich an der Stelle sagen. Ist noch nicht allzu lange präsent, die CD, aber schon Musikgeschichte. Wir telefonieren gleich weiter. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo, Köttner. Tach. Bin ich mal wieder zu hören nach so langer Zeit. Ja, denke ich doch auch, wa? Wobei, ich höre mich ja auch, ich habe immer Kopfhörer auf, damit ich mich selber hören kann. Sonst weiß man ja nicht, was man sagt. Da hast du recht. So, sagst du mir trotzdem nochmal deinen Namen? Wir kennen uns ja irgendwie. Haben ja schon öfter miteinander telefoniert. Ich staune immer über dein Gedächtnis. Man wird nur von Tag zu Tag älter, du auch, und erkennst immer wieder die Leute, mit denen du schon mal gesprochen hast. Ja, na, das erkenne ich schon. Weil das ist auch so ein wunderbarer Dialekt, den du da drin hast. Das ist so irgendwie Berlin-Umland, so weiteres Umland. Ganz weites Umland. Ganz weites Umland. Mal bei uns das Fähnchen gesteckt, ganz unten. Ich hab schon... Ach, jetzt weiß ich. Ach, wie hieß denn das? Irgendwie so eine Autobahnabfahrt. Richtig, sag mal nochmal. Der mit dem PDS-Bürgermeister, der einen Konsum hat. Nee, du hast den Konsum und der selber hat einen Getränkeladen, ne? Richtig. Genau, sagst du mal nochmal deinen Namen? Oder lass mich raten, Andreas? Nein. Ach, Mist, dann sag deinen Namen. Micha. Micha? Ja. Ja, ist aber, das ist ja nur fast, da habe ich ja fast doch geraten. Hast du fast doch geraten? Micha ist ja wie Andreas. Naja, du kannst den Namen wenigstens leiden, wa? Ich kann ihn leiden, natürlich. Naja, Erik kann nicht leiden, war der. Wer kann ihn nicht leiden? Wer? Erik. Wer ist denn Erik? Der liebe Erik. Der liebe Erik, ach so, der liebe Erik kann ihn... Du warst schon lange nicht mehr da gewesen, du kennst ihn nur deine Kollegen, ey. Das ist schlimm. Ja, es gibt doch aber, jetzt müssen wir überlegen, na, zahllose Erike gibt es nicht. Aber jetzt fällt mir auch gerade nicht noch ein anderer Erik ein. Der Fritzbier hat da eine Woche mal keinen Michael mehr angenommen. Ne? Ich wollte so gerne mal anrufen, aber ich habe mir gesagt, ja, wenn er keinen Michael mehr... Ach, da hat er echt total alle Michas rausgekippt? Ja. So, ein... Michael ist gewesen, hat er gesagt, wenn morgen noch ein Michael anruft, den zieh ich rein. Ach, hat Schiss, ihr habt das Gorbatschow drunter, so dann. Ja? Weiß ich nicht. Ist mal nicht. Nee, wobei, ja, na, ach, du warst jetzt irgendwie zu kompliziert. Man hätte noch eine schöne, lustige Bemerkung draus machen können. Nur, dass ich da zu langsam bin und jetzt auch nicht genau wusste, was für eine Art von lustige Bemerkung ich draus machen könnte. Wobei, ab und an ist doch, reizt es dich nicht manchmal auch sehr, lustige Bemerkungen zu machen? Ja, auch. Ja? Und dann ist aber blöde, wenn man das Gefühl hat, jetzt könnte man eine machen und sie fällt dann in dem Moment aber nicht ein, wa? Ja, das kommt ja öfters vor. Ja, passiert mir auch ab und an. Hinterher sagst du immer, Mann, da hättest du mir, doch jetzt... Ja, so, ach, heute Nacht werde ich hochschrecken und werde sagen, ach, hättest du dem Micha doch das und das erzählt. Da können wir ja noch, wir sind dann noch in der Leitung. Ja, aber du kannst jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich heute Nacht hochschrecke, dass ich bei dir anrufe. Ich gebe dir dann nach der Sendung mein Telefon. Ja, das wäre total prima, damit ich heute Abend dann irgendwie um 3:30 oder um 4 bei dir anrufen kann, eine lustige Bemerkung machen. Mach nicht, ich bin nur selbstständig, wisst ihr doch. Na, lustige Bemerkungen sind auch nur effektiv, wenn jetzt noch zehntausende junger Menschen an den Radiogeräten daran teilhaben können. Na, nehmen doch mindestens. Micha, Sommer 94. Ja. Ach Micha, darf ich dich nochmal unterbrechen? Du hast noch ein bisschen Überlegungszeit. Um die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchzusagen, ja, da können sich jetzt alle die Leute hinwenden, die wie immer, also das ist wie früher eigentlich, ja, hier nicht durchkommen oder eine wichtige, kurze, knappe Sentenz zum Thema haben, die müssten anrufen in Potsdam, die 965 39 47 in Potsdam. So, zack, jetzt hat der Kollege auch zu tun, das ist schön, ist man nicht der einzige Sender, der hier arbeitet. Draußen sitzen sie auch da und haben doppeltes Vergnügen, die Kollege an der Technik, der Kollege Nachtredakteur, der ja nachher wieder Nachrichten lesen muss, sitzen da, gucken Fernsehen, hören ein bisschen die Sendung dazu, winken müde ab, machen einem mithin wirklich Mut, hier wunderbar weiterzureden. Micha, komm, ich guck weg, guck ganz zu dir. Sommer 94. Ja, Sommer 94, also erstmal kein Kuttner, ja. Ja. Bei diesem heißen Sommer nicht diese Kultsendung. Ja, Ozonloch und dann noch kein Sprechfunk, wa? Das ist ja doch ein bisschen fett. Ja. Ja, da kann man Hautkrebs kriegen. So, nur zum Thema. Also der deutsche Sommer 94. Das ist schon eine tolle Überschrift, der deutsche Sommer 94. Ich wage kaum noch dir ins Wort zu fallen. Du hast einen Vortrag vorbereitet? Nee, das mache ich alles aus der Lamming. Alles aus der Lamming. Gut, dann wollen wir jetzt mal hinhören. Du kannst richtig ein bisschen laut reden. Du hast ja auch diesen wunderbaren, der Bundestag ist Leereffekt drauf. Und wäre ruhig ein bisschen, wäre schön, wenn du so ein bisschen so psalmodierst, ein bisschen redest, ja? Und wenn du, wenn du gut bist, dann hau ich dir mal einen Zwischenruf dazwischen. Also, unsere deutsche Mannschaft, WM, Vorrunde ausgeschieden, fast Runde. Unser lieber guter Schuhmacher, nur Pleite. Was gab's denn noch Schönes? Ach so, Woodstock, das ist zwar nicht deutsch, aber du hast jetzt vorhin so schön Jimi Hendrix eingespielt mit der Nationalhymne, mit der amerikanischen, also muss das auch mit dazu gehören. Affenhitze. Ja, und heute ganz brandheiß, wir haben ja noch Sommer, war also Franzi, unser Goldtischchen, ne? Das ist nicht eine schöne Zusammenfassung? Ja, unsere süße lila Kuh, ne? Ja. So zum Beispiel. Ja, was findest du irgendwie, was sagst du zu Effen zu den Finger? Ich meine, wir konnten jetzt nicht sprechen, wo das aktuell war, ja. Ja. Ach, ich finde ja auch gut so Diskussionen, wenn sie nicht mehr aktuell sind. Effenberg, ja, dann sag mal was dazu. Fand ich prima. Endlich hat jemand dem erhobenen Mittelfinger einen Namen gegeben, und zwar seien ganz selbstlos, und wurde aber auch gehörig dafür bestraft. Fand ich auch sehr prima. Hat mir wenig gut gefallen. Sowohl die Aktion von ihm, wie auch, dass er da rausgeflogen ist. Fand ich auch klasse. Also du verstehst die Aktion von ihm? Ja, ja. Mental so. Ja, ich finde ja unseren Berti so nett. Ja, unser Berti. Berti. Unser Berti, der ist doch aber echt nett, oder, unser Berti? Ich finde das zum Kopf. Oh, siehst du, der Uraltkanzler hat da eine ganz andere Meinung zu. Also weißt du, normalerweise ist mir der Berti eigentlich egal. Ich meine, wenn die Jungs was bringen, dann finde ich es gar nicht mal so schlecht. Und ich meine, wenn wir weitergekommen wären, wäre es auch nicht schlecht gewesen. Ja, aber wenn er jetzt, stell dir mal vor, 11 Leute mit erhobenem Mittelfinger auf dem Rasen, die hätten Brasilien ohne geschlagen. Nee, auf keinen Fall. Siehst du, insofern war es schon eine taktisch kluge Überlegung. Und vor allen Dingen wären wir dann wieder die Größten gewesen. Ja, das war schon, wie wir Weltmeister geworden wären. Oh, die Deutschen, die haben es wieder geschafft. Ja, naja, na, Satz, ich bin schon ganz gerne Weltmeister. Aber irgendwie war die Mannschaft dieses Jahr nicht so richtig Sympathieträger. Ja. Also bei der letzten Fußball-WM eigentlich auch nicht. Ach, ist komisch. Man ist so hin und her gerissen, ich jedenfalls. Du bist hin und her gerissen. Ja, ja. Ach, war ja auch, in diesem Sommer war es ja auch klar, die haben einfach scheiße gespielt und hat sie ja erledigt. Richtig. Das ist prima, wa? Aber dass sie nur mit Elfmeterschießen zu Ende gehen musste, war auch blöde. Wie? Was hast denn du eigentlich im Sommer gemacht? Ach, ich hab eigentlich nichts gemacht. Viel so gelesen, ganz wenig geredet und Fernsehen geguckt. Jetzt frag mich nicht, was, das gehört ja zum Fernsehgucken dazu, dass man nicht genau weiß, was man gesehen hat. Lass mich mal raten. Also du hast dir bestimmt alte Gary Grant-Filme reingezogen. Da war neulich gerade wieder Arsen und Spitzenhäubchen. Hast du geguckt, ja? Habe ich gesehen, ne? Nur so halb, weil ich kenne ihn ja. Und Filme, die man kennt, guckt man nicht mehr richtig. Die lässt man bis an sich vorbeiziehen. Außerdem bin ich sowieso überfordert mit so viel Fernsehprogrammen. Ja, das. So wollen sie, habe ich heute gelesen, die Tagesschau abschießen, ja. Also was ganz vieles ausgedacht, RTL und Sat.1. Nee, weil sie jetzt ohne eine prima Nightshow machen, wa? Ach, na ja, das ist. Ach, ist doch irgendwie toll. Leicht bekleidete junge Damen verlesen die Elendsnachrichten aus aller Welt. Ist nicht schlecht, treibt die Quote ein bisschen hoch. Ich überlege ja auch immer schon, ob ich hier den Oberkörper frei machen sollte in der Sendung. Das kommt dann gut, wenn du im Fernsehen dann übertragen wirst. Naja, erstmal im Radio probieren, einfach so antesten, ob es überhaupt funktioniert und einen Effekt hat. Könnte auch einige Hörer abschrecken, wenn ich hier mit freiem Oberkörper stehen würde. Und dann kann man es ins Fernsehen übernehmen. Ja, du wirst ja dann merken, was die Leute im Studio dazu sagen, ob sie Beifall klatschen oder Rolle runter. Ach, Studio täuscht, die Kollegen sind immer missgünstig. Wenn es irgendwie erfolgsträchtig aussieht, würden sie sagen, zieh dich bloß wieder an und würden es noch als Judenrat verkaufen. Okay, Micha, ich bedanke mich erstmal. Ja, tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Na, haben wir einen Moment gewartet, wa? Hallo? Und ja, die Armmuskeln sind nicht stark genug, die ganze Zeit den Hörer wirklich hochzuhalten, an so weit zu pressen, dass man dann sofort zack, hier aus der Pistole geschossen antworten könnte? Ich bin feine eingeschlafen. Bist du eingeschlafen, Uno? Ja, ich lege hier auf meinem Bett gerade und höre den Sprechpunkt hier von dir. Ja. Und hab ja schon eine ganze Weile was überlegt zu deinen ganzen Kommentaren. Ja, na, du musst ja nicht zu meinen Kommentaren was überlegen, sondern es wäre schön, wenn du was zum Thema direkt zu sagen hättest. Was zum Thema Fußball-WM. Ja, guck mal, ich fange ja immer an viel zu reden, wenn ich das Gefühl habe, dass der Hörer nicht so viel sagt. Und weil, es muss ja jetzt, sind ja einfach die 3 Stunden und die müssen ja irgendwie voll geredet werden. Ja, und im Grunde, letztendlich ist es egal, wer da redet, ja? Und insofern, bei dem, was ich rede, also es mag nicht immer das Tollste sein, aber bin mir schon relativ sicher, was ich da sage. Denn beim Hörer ist es ja immer ein ziemlich riskantes Spiel. Aber du kannst mich jetzt, Jana? Dagegen weißt du nicht, was der Hörer sagt. Wie bitte? Du weißt ja von vornherein, was du sagst. Nee, aber man ahnt es. Du stell dir doch mal vor, du stehst hier im Studio, ja? Mhm. Gehst in so eine Telefonleitung rein und sagst, hallo, hörst erstmal nichts. Ja, ja. Sagst mal, hallo. Und dann sagst, ne? Hä? Und sagst, hallo. Und dann sagt er, ich hier? Dann sagst, hallo, ja du. Ach, ich? Ja, ich hab schon fast geschlafen. Was willst du mit so einem Anrufer anfangen? Ha? Sieht doch irgendwie total schlecht aus. Da denkst du, naja, dann schreib den ab, den guten Jungen, schmeiß ihn nicht gleich raus, macht auch keinen schönen Eindruck, redest ein bisschen selber voll, dass wir so 2-3 Minuten rum sind, dann kannst du den nächsten nehmen. Einverstanden? Den nächsten? Ja, tschüss. Kinder, Kinder, Kinder, ihr müsst schon ein bisschen präsenter sein, ja? 74 81 110 ist hier die Telefonnummer. Thema ist immer noch Sommer 94 aus geschichtswissenschaftlicher Sicht. Wer bist denn du? Guten Abend. Ja, du hast aber Zeit genug gehabt, hier aufzunehmen. Warum hat, ich frage dich, wer du bist, da sagst du Kuttner? Nee, ich bin der Kuttner. Er hat ja einen Kampf bei dir durchzukommen. Max. Ja, willst du, bevor wir weiterreden, vielleicht nochmal kalt duschen oder irgendwie so einen Kopf unter dem Wasserhahn halten? Nee, ich hab das aus dem Müll zu stehen. Ach, gut. Meinst du, bist richtig geistig präsent doch? Naja, so fast, ja. Ja? Ja. Was heißt denn fast? Ja, naja, ich weiß nicht, also, das ist schon echt so, also, ja. Ist schon so 11:30, ja, da jetzt schon immer ziemlich runter? Nee, ja, uff. Ja, bist du schon ein bisschen auf Fische gucken eingestellt? Ich höre ja Kuttner seit 22 Uhr und versuche durchzukommen. Ach, prima, na, jetzt hast du es euch geschafft, ist doch wunderbar, ja, oder? Ja, ich freue mich auch jetzt. Ja, na, ich freue mich auch. Ja, können wir jetzt zum Thema irgendwie kommen? Ja, ein zielbewusster junger Mann. Ja. Ist doch wunderbar. Leg los. Sommer 94, ja. Hm? Für mich persönlich fand ich ganz gut, dass ich TÜV gekriegt habe auf mein Auto. Oh ja, die Welt atmet auf. Und sonst, ja, muss ich sagen, wundert mich, dass keiner angerufen hat, Erich Honecker ist doch gestorben. Ja. Das geht doch bestimmt die Geschichte. Und soll ich dir mal sagen, ich habe jetzt vorhin draußen gestanden und wir haben gemeinsam überlegt, die 5 jungen Männer aus Reinickendorf, die sie irgendwie wahrscheinlich kaum wissen wollen, aber auch hier Kollegen, ja, wo er nun eigentlich wirklich begraben ist. Tja, das weiß ich auch nicht. Also, ja, ich weiß es doch, aber es ging doch durch die Presse, es ging doch irgendwie um Überführung, ohne Tari Trara, die Wellen schlugen hoch. Ja, vielleicht ist er ja nicht richtig gut. Kann ja auch sein. Naja, da würde ich schon mal, also sagen wir mal, wenn man so Alter zusammenrechnet und Situationen und so, könnte man schon, hat schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er doch tot ist. Ist ja anders als mit dem fetten Elvis Presley. Ja, wieso meinst du, der ist nicht tot? Ja, von dem geht doch auch immer das Gerücht, dass er immer irgendwo auftaucht. Bei Jim Morrison ja auch. Ja, ich weiß nicht, ich hab die alle noch nicht gesehen, also. Ja, du war Honecker auch nie so eine Kultfigur wie Elvis Presley, muss man mal sagen. Und ja, hat Moment, doch immer entschieden also schlechter sitzende Anzüge angehabt. Naja, gut, die Anzüge, okay, aber ich fand es schon irgendwie immer ganz neckig, wie er da so im Fernsehen so die. Naja, so Kultfigur ist er irgendwie erst nach 90 geworden, wa? Naja, also. Ja, so mit erhobener Faust aus der russischen Botschaft, das soll ihm Elvis erstmal nachmachen. Ja, also ich fand den eigentlich ganz schaurigen Kunden, also. Ja. Ja. Naja, aber du weißt aber auch nicht, wo er begraben ist. Dass du jetzt mal ein Sträußchen niederlegen könntest? Nee, na, so. Er hat auch gerade noch Geburtstag gehabt im August, ne? Ja. Also hätte ihr gehabt. Nee, also Geburtstag feiere ich mit ihm nicht oder so. Also. Naja, ja, wäre ein Kaffee sein trinken, wäre wahrscheinlich auch nicht mehr veranstaltet worden, aber hättest du ein Blümchen niederlegen können, wenn du wüsstest, wo. Nee, an so dolle Marken und hoch wir nicht. Also, das ist mir nur so spontan eingefallen, weil ich meine, eigentlich so, ist doch ein ziemlich bekannter Mann und wenn der tot ist, ich meine. War? Hat sich darüber, dass der tot ist. War ein relativ bekannter Mann. Naja, na, da, nee, aber das habe ich dir versucht, mit dem Lauf der Dinge zu erklären, dass man sich nun nicht mehr wundert, wenn er stirbt, aber dass man sich doch wundert, dass so viele Leute über ihn redet, als er sehr genau zur Kenntnis genommen wurde und dann doch keiner mehr weiß, wo er eigentlich begraben liegt. Ja, das stimmt, gut, ja. Ja? Ich muss dir sagen, ich kann, ja, selbst irgendwie Leute wie du aus dem, was? Aus dem, selbst Leute aus dem Fanclub wie du wissen es nicht. Ja, naja, Fanclub, nee, nicht, also so ganz übertrieben. Nee, aber man muss schon mal sagen, den fand ich eigentlich Schau, ist schon ein großer Satz. Ja. Also Honecker und dann aber auch Schau zusammenzubringen, ist schon, ist wirklich ziemlich gut. Also ja, nicht irgendwie zu sagen, geil oder angesagt oder super oder klasse oder prima, was ja so die gängigen Vokabeln sind, sondern Schau. Fetzig wäre auch möglich. Nee, fetzig, nee. Nee, fetzig ja, würde nicht ganz stimmen, aber Schau ist irgendwie, hat mich beeindruckt. Ja, na, sieht. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Ciao. Der an sich, nochmal, Schau. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, jetzt der Matthias. Tag, Matthias. Mensch, ich muss erst mal das Radio leiser machen, was? Ja? Ich wollte zu dem Urlaub dieses Jahr was sagen. Ach, zum Urlaub direkt? Ja, ja. Ja, wunderbar. Weil, ja, Erstmal vor dem Urlaub haben wir alle geschwitzt, die Willen. Jetzt? Du redest sicher über deinen Urlaub. Ja, ja. Ja? Waren in denen noch andere Leute verwickelt in deinen Urlaub? Nee, eigentlich nicht. Ohne Mutti, ohne Freundin, ohne Kinder, ja, ohne Frau? Alles, ja. Ganz alleine? Nee, ich hab in meinem Urlaub gebüffelt für so eine scheiß Prüfung, das erste Mal in meinem Leben. Ach Gott. Ja. Und wofür hast du denn da Prüfung gemacht? Ja, das war bei der Handwerkskammer und so, aber... Ach toll, ja. Was bist denn du? Handwerker. Ja, das war jetzt schon ziemlich klar, dass du wahrscheinlich nicht Arzt bist. Nee. Kann man, aber es soll ja, also hab ich selber bin es ja nicht, aber ich habe schon davon gehört, es soll ja doch verschiedene Handwerker geben, ja? Ja, doch. Zum Beispiel Dachdecker wie der Schauer Honecker oder gab es noch berühmte Dachdecker? Weiß ich nicht. Nee, berühmte Handwerker? Harry Tisch? Nee, Harry Tisch war, glaube ich, kein Handwerker, oder? Nee, weiß ich nicht. Nee, Harry Tisch war eher so Flaschenwerker. Flaschenwerker? Ja, ja, ja. Nee, was bist denn du nun? Ich baue so Holzbeine und sowas. Holzbeine? Ja, ja. Ehrlich? Ja, wenn einem Fuß fehlt. So Orthopädie-Mechaniker? Ja, genau. Na, das ist doch ein interessanter Beruf. Ja, geht eigentlich so. Ja? Ja, bloß für die Prüfung ist immer ein bisschen viel, ne? Aber wie sieht denn da so eine Prüfung aus beim Orthopädie-Mechaniker? Wird man da auf einzelne Gliedmaßen geprüft? Nö, na so auf Muskeln und Knochen und... Na, alles, was so dran ist, ne? Aber dein Material ist Holz. Nee, wobei, ist ja bei Beinen auch nicht mehr so angesagt, oder? Nee, alles Kunststoffe und... Bis hin zu... Plaste und Elaste. Und Glas? Du ahnst jetzt schon, welches Organ folgt? Glas auch? Nee, Glas nicht. Glas nicht? Nee. Das wird den Glasbläsern überlassen. Ja, weil durch... Ja, mit dem Bein braucht man ja nicht gucken, ne? Ja, das stimmt. Ja, demzufolge sind die Glasaugen auch aus... Ja, und so Hühneraugen am Holzbein sind dann so die Meisterstücke, ja? Die macht man jetzt noch nicht, die kommen später. Nee, die werden dann spezial angefertigt. Das ist klar, ja. Ja, das ist dann der fortgeschrittene Lehrgang. Ja, und kennst du denn jetzt noch so die wichtigsten Beinmuskeln? Oh, nee. Ehrlich, über alle ja nicht mehr? Nee, also alle runter. Wenn du jetzt vielleicht mal dein rechtes Hosenbein hochkrempelst? Ja, ja. Machst du das jetzt gerade? Nee, eigentlich nicht. Wenn du dir vorstellst, du würdest dein rechtes Hosenbein hochkrempeln? Ja, geht bis zum Knie. Ja, und jetzt so Bodybuilder, sind ein bisschen eng deine Hosen, und so Bodybuilder-mäßig deine Beine anspannen, dass du vielleicht so ähnlich wie wichtige Muskeln doch noch erkennst? Oh. Wisst ihr, so eine Sendung öffentlich-rechtliche ist auch immer so Bildungsauftrag. Ja. Ja, dass wir jetzt vielleicht der jungen Berlin-Brandenburger Zuhörerschaft die wichtigsten Beinmuskeln nochmal, oder wenigstens ein, zwei der wichtigsten Beinmuskeln, vor Telefonhörer führen. Ja, alles geht alles glatt runter. Alles verkümmert. Könntest du mal irgendwie sagen, wo du dann möglicherweise deine Werkstatt hast, dass man sich eine andere suchen könnte, wenn man mal in einer misslichen Situation sein sollte, ein Holzbein zu brauchen? Ja, in Charlottenburg. In Charlottenburg. Ja, ja. Gut, Kinder, geht irgendwie in Wedding oder in Prenzlauer Berg oder Köpenick oder Zehlendorf oder weiß ich wo. Nicht nach Charlottenburg. Ja, also gehen ist jetzt sowieso ein bisschen zynisch an der Stelle, aber ich breche das jetzt ab. Okay, tschüss. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Eine wunderbare Musik, die mir einen Freund übereignet, er geborgt hat. Ümer Sumak ist schwer zu beschreiben. Ist, sagen wir mal, so die Maria Callas irgendwie von so eine latino-lateinamerikanisch-brasilianische Maria Callas oder Nina Hagen oder Lene Lovitch oder irgendwie sowas. Hört mal selber hin. Klingt auf jeden Fall total prima. Ivaro! Ivaro! Ivaro! Ivaro! Ivaro, Ivaro, Shendaya, Ivaro. dieser Karikatur unheimlich wie Antje Vollmer aus. Das zur Erklärung, warum ich Flachlegen in Anführungsstrichen so sehr leiden mag. Wir telefonieren jetzt hier weiter. Vielleicht hat noch jemand vergleichbare schöne Worte. Guten Abend, wer bist du? Hallo. Hallo? Hier ist der Clemens. Tag, Clemens. Ja? Du rufst ja da aus dem fernen, verstockten Süden an, ne? Mhm. Aus Sachsen. Aus Sachsen. Ja. Aber mit Hochantenne konntest du bisher dem bisherigen Verlauf der Sendung verfolgen? Ja. Ja, es geht ja einmal frei, ich wohne relativ hoch. Das ist schön. Das also, Sächsische hält ja aber auch eine Vielzahl schöner Worte bereit, ne? Oder? Ja, klar. Stimmt schon. Aber jetzt sind wir jetzt so mehr gebräuchliche Wörter, die auch in Brandenburg gebraucht werden. Die du jetzt als schönste Worte für dich entdeckt hast? Hm? Aha. Hast du denn da nicht so ein ursächsische Vokabel? Eine ursächsische Vokabel? Eine ursächsische Vokabel? Die ja dann hier im Brandenburgischen, wo sie keiner versteht, wo sie jeglicher Bedeutung entkleidet ist, in ihrer Schönheit für sich stehen könnte, möglicherweise, wenn es eine ursächsische schöne Vokabel wäre. Ja, ich weiß bloß, wir haben Verwandte im Erzgebirge und naja, die Sache jetzt mal an. Verweist da gleich wieder, ist selber ein fremder Völker und verweist jetzt auf fremde Völker. Ja. Verwandte mal Astna. Was sagen die immer? Astna. Astna? Und das ist eben der Dialekt, und das heißt so viel wie Estner. Ah ja, und du hältst aber für eine schöne Vokabel. Ja, das ist das, was mir jetzt als erstes eingefallen ist. Ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen vulgär materialistisch, wenn ich das an der Stelle unterbringen kann, aber das Estner macht einem eben Spaß. Mhm. Ja. So, du wolltest aber eigentlich andere schöne Vokabeln bringen. Richtig. Worte, na dann sag mal. Also, zuerst Spezifität. Also das ist ja ein Wort, was mir sehr gut gefällt. Das besitzt einen guten Klang, vor allen Dingen das Z, das F und das E, das Ä. Ja. Bei Tät. Das bringt irgendwie Rasse in das Wort, das gefällt mir sehr gut. Und Energie, eine kraftvolle Vokabel. Ja. Ja, die man schon gerne mal im Seminarraum schmettert. Ja, das wird das noch unterstrichen durch dieses P. Ja, wirkt noch unterstrichen durch dieses P. Spezifität, hast du das denn schon mal anbringen können? Dass es so wie auf Selbstverständliche aus dir herausschoss? Na, eher doch im Biounterricht, aber sonst. Eher im Biounterricht, aber jetzt kaum noch Gelegenheit. Mhm. Ja, schade. Dann das nächste Wort? Ja? Ganz fantastisch, Zitterbacke. Zitterbacke, das macht mir ja auch nochmal, gibt mir nochmal Gelegenheit, hier eine Ergänzung zu machen. In der letzten Sendung war ja Thomas Prinzler als Alfons Zitterbacke zu hören. Heute ist Thomas Prinzler noch einmal als Nachrichtensprecher zu hören und er wird das Glück kennt keine Grenzen in der nächsten Sendung als Nachrichtensprecher und als Alfons Zitterbacke wieder zu hören sein. Jubel in Sachsen. Ja. Das wäre schön, wenn sich der Jubel auch in den entsprechenden Formen hier aber telefonisch artikulieren würde. Mhm. Vielleicht ein zögerliches Juhu? Juhu. Naja, gut, der Sachse ist da eher zurückhaltend, was den Jubel betrifft. Zitterbacke, und hast du noch ein drittes schönes Wort? Muss nicht sein? Kolibri. Kolibri. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Okay, tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir noch ein Kurzgespräch. Wer bist denn du da? Bootsmann. Guten Abend. Bootsmann. Bootsmann. Bootsmann. Doppel-O. Mit Doppel-O. Und du hast auch schöne Worte? Ja, mehr als genug. Ja, nicht jetzt einfach so eine wahllose Sammlung wie bunt durcheinander gewürfeltes Spielzeug, sondern sind schon richtig Worte, die du in deinem Herzen trägst? Ja. Und? Dann fangen wir an. Zum Beispiel Betschi. Betschi? Betschi. Was ist denn das? Ist es nicht? Nee. Ist es dein Nachbarmensch? Nee, wisst ihr auch nicht? Ist so eine Art Koseform von Matchbox-Autos. Ach so, Matchies. Genau. Ja, so eine kleine Matchbox-Autos. Genau. Und das hast du dir aus deiner Kindheit bewahrt und sprichst jetzt heute noch manchmal in Momenten vor dich hin, wenn du unglücklich bist und einsam. Genau. Ja, um in dir so eine Stimmung des Glückes hervorzuzaubern. Eben. Ja, schön, Matchy. Ist ja auch mit diesem Tsch in der Mitte, ist ja auch irgendwie schön weich, warm. Ja, Noch? Ja, was ich noch cool finde, sind so in Comics oder so oder bei Batman-Filmen diese Geräuschwörter. So Peng, Knall, Puff. Ja, die heißen ja onomapoetische Wörter. Ja. Ja? Das wäre eine Vokabel, die ich jetzt zum nächsten Mal gerne aufgeben würde, dass du dich dann einfach auch ein bisschen souveräner und fachlicher über Comics unterhalten kannst. Kann ich sowieso. Einverstanden? Dann dann sag mal. Was denn? Was ich eben gesagt habe, was ich dir eben als Hausaufgabe gegeben habe. Ja, siehste, kann ich sowieso. Von wegen, noch ein bisschen üben, mein Lieber. Nimm dir ein Fremdwörterbuch, ohne mal poetisch heißt das. Vielen Dank, tschüss. So. Wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit bis zu den Nachrichten. Ich würde hier einfach mal die Liste der Anrufer schnell runterrattern und würde ihr, die ihr jetzt in der Leitung seid und ein Freizeichen habt, jetzt denkt man ein bisschen mit, jetzt seid man ein bisschen diszipliniert und sagt mal einfach jeder nur nicht euren Namen oder sonst irgendwas, sondern sagt mal einfach nur euer schönstes Wort. Hast du mir jetzt zugehört? Liebedienerisch. Dankeschön. Liebedienerisch, jetzt weiter. Ja, drei schöne Worte. Dosso Promischate Nossi. Wunderbar, dass das noch kam. Prima. Ja. Ich hab's mir vorüberlegt und jetzt aber schon wieder vergessen gehabt. Dosso Promischate Nossi. Die östliche Antwort auf Muchas Gracias. Danke ich dir sehr. Mach mal noch deine anderen zwei ruhig. Refrigerator als Gegenbeispiel. Auch ein tolles Wort. Ja, und dann für unsere gemeinsame Vergangenheit voll mit Schokoladenhohlkörper. Vielen Dank. Wunderbar, ein junger Mensch, der mitgedacht hat und auch noch eine gewisse Couleur hier in die Sendung getragen hat. Dein schönstes Wort? Bonjour, bonjour. Danke. Dein schönstes Wort? Das ist ein Gedicht. Darf ich das ganz kurz aufsagen? Nee. Dein schönstes Wort? Oh, da hat sich jemand gescheitert. Hallo, dein schönstes Wort? Schmuel. Schmuel? Auch aus Lebendesbein. Schön. Dein schönstes Wort? Ja, Natrium-Noraminophenazon-Methansulfonat. Vielen Dank. Dein schönstes Wort? Sputnik, Sputnik, Kreise, du gehst auf die Reise. Wenn ich dich recht herzlich bitt, nimmst du mich dann mit. Hey! War jetzt schwer, das schönste Wort auszumachen. Ich nehme an, dass er das erste war. Danke dir sehr. Würde jetzt Karl Hegemann kurz bitten, ganz knapp die nächste Musik anzusagen, weil wir wieder mit den Nachrichten in unendlichen Verzug zu kommen geraten. Drohnen, ja. Oh Gott, ja, ganz kurz, also ich dachte ja, schöne Worte, da meint man sowas wie blühende Landschaften mit oder sowas, dann alles nicht stimmt. Jedenfalls kommt als nächstes ein Geburtstagsglückwunsch für einen meiner früheren Schauspieldirektoren, wo ich gearbeitet habe, der wurde 40 Jahre alt und da haben wir einen Smash-Hit aufgenommen, den möchte ich jetzt auch den Hörern nicht vorenthalten und ich freue mich, dass die Möglichkeit besteht, das mal einem großen Publikum vorzustellen. Das heißt, für gar nichts bist du dir zu fade. Du bist jetzt 40 Jahre auf der Welt und du hast von einer Menge angestellt. Du hast bald 1000 Stücke rausgebracht und manchmal hat es fürchterlich gekracht. Du fandst das eigentlich ganz normal. Nur wenn gar nichts mehr lief, das war eine Qual. Denn es ist nicht gerade viel, wenn gar nichts passiert. Darum hast du immer wieder was probiert. Denn für gar nichts dir zu fade und gar nichts bringt dich sehr in Wut. Du kannst zwar vieles akzeptieren, nur für gar nichts bist du dir zu gut. Nur für gar nichts bist du dir zu gut. Du machst das alles mit Herz oder Verstand. Du hast den Laden immer in der Hand. Du spielst auch nie die blinde Kuh. Doch wenn was schief geht, daran bist du. Du testest immer neue Grenzen aus. Eine Anfrage aus Basel steht ins Haus. Weil es ist ein bisschen wenig, wenn gar nichts passiert. Darum wird jetzt mal was anderes probiert. Ja, denn für gar nichts bist du dir zu fade. Und gar nichts bringt dich sehr in Wut. Du kannst zwar vieles akzeptieren, nur für gar nichts bist du dir zu gut. Nur für gar nichts bist du dir zu gut. Nur für gar nichts bist du dir zu gut. Kleiner Nach- und Beitrag von mir zu den schönsten Glimmer-Glitzer-Wörterkettern. Captain Kurt Kurt Kuttner und Schlager Süßtafel. 0.33 Uhr. Fritz Kurzinfo. Sondierung. SPD und PDS in Mecklenburg-Vorpommern wollen frühestens am kommenden Montag weitere Gespräche führen. Bei der gestrigen ersten Begegnung hatte die SPD einen Forderungskatalog an die PDS übergeben. Gebilligt. Mit überwältigender Mehrheit stimmte am Abend das israelische Parlament dem Friedensvertrag mit Jordanien zu. Die Unterzeichnung soll heute in Anwesenheit von US-Präsident Clinton und dem russischen Außenminister Kosyrev im Grenzort Araba stattfinden. Vertagt. Israel und die PLO haben in Kairo ihre Gespräche über die Vorbereitung von Wahlen in den Autonomiegebieten ohne Einigung beendet. Beschuss. Bei einem Anschlag auf die Straßenbahn in Sarajevo wurden gestern 9 Passagiere verletzt. Wer den Angriff verübte, blieb zunächst unklar. Genehmigt. Die Europäische Kommission hat das Übernahmekonzept für Ecostahl gebilligt. Es sieht staatliche Beihilfen in Höhe von 910 Millionen Mark vor. Dem Plan müssen am 8. November noch die EU-Industrieminister zustimmen. Sport. Fußballpokal. Die Ergebnisse von den ersten 3 Achtelfinalspielen lauten Köln-Dresden 2:1, Mönchengladbach-Mainz 6:4 und Saarbrücken-St. Pauli 1:4. Wetter. Zunehmend bewölkt, nachts von Westen her etwas Regen, Frühtemperaturen 8 bis 6 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen, Fritz wünscht gute Fahrt. Wenn Fritz, dann Netz. The Netz, live in Berlin. The Netz, live im Metropol, Mittwoch, 26. Oktober. Weil wenn Netz, dann Fritz. womit ihr jetzt wisst, wo ihr seid. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Herr Hegemann, und erklär mal die letzte Musik. Ja, We Are Still Redman Deep Inside singt Laibach. Sie outen sich damit als Rote Socken. Als Rote Socken zumindest. Linksradikale Band aus Ljubljana, die versucht hat, durch eine Überziehung der totalitären Elemente in der Musik die Leute dagegen zu wappnen. Das ist ihr nicht immer ganz gelungen, offenbar. Jetzt setzen sie sich mit dem Krieg auseinander und haben hier bei dieser Nummer, die von der neuen CD NATO stammt, ein altes Lamento der Cherokesen aus dem Popmusikbereich Indian Reservation, umgedichtet in Eastern Reservation. Und das finde ich ganz kurios, dass also so ein amerikanischer Hit praktisch gegen diese Kolonisation eingesetzt wird. Die machen genauso Coverversionen, wie sie heute gerade in sind, nur nutzen sie irgendwie für sich aus. Das Motto ist eben halt dieses Zwei-Tiger-Jagen, was die da betreiben. Total kalkulieren und gleichzeitig total authentisch sein. Ob man das hinkriegt, muss man mal sehen. Könnte jedenfalls ein Hit werden, denke ich. Laibach, wollte ich noch gerade sagen, ist eben eine der Bands, die an der Volksbühne irgendwie immer wieder vorkommen. Und die haben auch einen Staat gegründet, das ist der NSK-Staat. Das ist der erste Staat der Welt ohne eigenes Territorium. Der lässt sich immer mal wieder an der Volksbühne nieder. Und da wird dann auch sehr niveauvoll diskutiert. Also so nach dem Motto, das Niveau ist hoch und keiner ist drauf. Eine Ansage, wie ich sie nicht zustande gebracht hätte. Die Musik stammte übrigens von der neuen Laibach-CD, die NATO heißt, ne? Genau. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wunderbar. Habe ich wieder gleich noch ein bisschen Kompetenz unter Beweis gestellt. So, wir telefonieren. Entschuldigung, jetzt hat der Mikro zugemacht. Habe ich ja gerade selbst gesagt. Ja, na, ich wollte mal so redundant noch einen draufheben. Ne? Wir telefonieren jetzt hier nur noch nicht mehr allzu lange weiter, sind noch 18 Minuten Sendung. Aber es macht durchaus noch Sinn, hier anzurufen, 74 81 110. Weil gibt vielleicht noch so ein, zwei, sagen wir mal, gepflegte Gespräche und dann würde ich es einfach nochmal richtig aufmachen und so eine schöne, Beuys hat ja auch ein schönes Wort von Honigpumpe, ja? Also so schleudern und jedem nochmal ein schönes Wort sagen lassen. So, Tag, wer bist denn du? Ach, da hat schon jemand auf ihm. Hallo? Hallo? Hier ist Uli. Tag, Uli. Du, ich wollte dich mal fragen, wolltest du eigentlich die zweite Strophe vom Sputnik-Lied auch noch hören oder lieber nicht? Dann sing doch die zweite Strophe vom Sputnik-Lied. Lunik, Lunik, flitze, wenn ich drinnen sitze, will sehen, ob der Mann im Mond wirklich droben wohnt. Hey! Mensch, das wäre ja eine dankbare, also eine schöne Idee, glaube ich, mal eine Sendung zu machen, wo die Musik nur von den Anrufern kommt. Nee, weißt du, wo das herkommt? Das kommt aus dem Vorschulliederbuch. Ja, das glaube ich dir gerne. Haben wir aus der Stadtbibliothek Dresden geklaut. Schön. Aber du hättest dann noch mehrere Lieder zur Verfügung, die du singen könntest. Ja, zum Beispiel Rio Jarama. Halt, das ist ein großartiges Lied. Damit sollte man keinen Schindluder treiben. Also du müsstest schon halbwegs ernsthaft und auf einer gewissen künstlerischen Höhe interpretieren. Was nicht so leicht ist. In dem Tal dort am Rio. Nee, mach es jetzt nicht sofort. Vielleicht, also wenn es mal so weit ist, du müsstest immer fleißig Sprechfunk hören, ja? Und wenn mal irgendwann gesagt wird, dass die Musik heute von Hörern gemacht wird, nee, dann müsstest du quasi Vorschulliederbuch bei Fuß stehen. Ja. Und dann die entscheidenden Seiten alle schon markiert haben, um dann das Programm zu bestreiten hier. Einverstanden? Kein Problem. Du brauchst dazu bloß noch so einen Strand auf Kreta in Lentas mit Billy dazu, der man erst die Melodie vorsummt und die dann einfach so auf ihrer Gitarre so die Melodie nachempfindet und man dann live einfach mal Rio Jarama singt. Ach, Rio Jarama. Ich hätte es mir noch viel schöner vorgestellt, wenn der Kreta als Sputnik-Lied singt. der Kreta, der kann aber bloß die... Ansonsten so Rio-Jarama-Erfahrungen haben die ja durchaus, wa? Aber das unendliche Rio-Jarama-Erfahrungen, die haben da ganz böse Schilder mit ganz bösen Worten von den ganz bösen Deutschen. Ja, ist klar. Die haben ja da wirklich eine gigantische militärische Operation hingelegt, die Nazis, wa? Mhm. Die haben ohne jede Bodenunterstützung 20.000 Fallschirmspringer da abgeworfen. Ja, und 2, 3 sind auch umgekommen. Die haben auf einen ganz hässlichen Friedhof alle hingeschüttet. Ja. Ja. Den Friedhof habe ich nicht gesehen. Ich habe dieses komische Denkmal da gesehen. Aber sei froh, der Friedhof mit dem ganz finster. Haben sie alles zusammen, was da so rumlag. Ja. Hm. Danke dir. Haben wir gleich noch ein bisschen Länderkunde betrieben. Und ansonsten, wenn es soweit ist, dass die Hörer mal alles, wenn die Sendung dann mal heißt, alles singt, dann wärst du hoffentlich in vorderster Front. Wenn du nächsten Urlaub machst, dabei. Wenn du wieder eine Vertretung brauchst für ein Vierteljahr, dann melde dich ruhig mal. Und dann singst du hier den Sender voll. Nö, wir können auch was erzählen. Also da musst du bloß aufpassen, dass die dich dann nicht ins Musikarchiv sperren. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Okay, winke, winke. Tschüss. So, ist denn hier noch ein schönes Wort zu holen? Ja, hier ist Reinfried. Eine rhetorische Frage, wie sie nur aus so Radiomoderatorenmund kommen kann. Ich bin mir sicher, dass da noch ein schönes Wort zu holen ist. Manfred war schon in Großart... Nicht Manfred, Reinfried. Reinfried, na, ist da ein noch großartigerer Beginn? Ja, ich dachte mir, bei dem Namen muss ich einfach anrufen. Ich habe ein schönes Wort aus meiner Fachsprache. Das wäre Metasequoia glyptostroboides. Sprich der Urwelt-Mammutbaum. Ach, sag mal nochmal ganz langsam. Metasequoia glyptostroboides. Ach, und hast du sowas doch schon mal gesehen? Habe ich auch schon gesehen, ja. Ist nicht zu verwechseln mit dem Taxodium distichum, die Sumpfzypresse. Nee, die unterscheiden sich ja doch. Was denn? Die unterscheiden sich ja doch deutlich. Deutlich nicht, nein. Nee? Für einen Laien etwas schwierig zu unterscheiden. Ach, woran macht der Fachmann den Unterschied fest? Die Sumpfzypresse hat Luftwurzeln, also bildet so Knie aus, die dann aus dem Sumpf herausragen. Und jetzt für alle unsere Blumenfreunde, wie ist die zu pflegen? Wie oft muss man die gießen? Gar nicht. Gar nicht? Baum. dann waren das, glaube ich, schon schöne Worte. Das waren schöne Worte. Eins hätte ich noch aus Frankreich. Café au lait. Ja, wunderbar, ne? Also das ist der Klang eigentlich, der sagt alles. Ja, und man sitzt schon irgendwie so Terrero-artig dann vor seinem Getränk. Geht dir das auch immer so? Ich trinke das nicht so oft. Ich und hab's auch so, dam, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, da. Ja, das assoziiere ich damit eigentlich nicht. Nee? Nee. Ah ja, das mag mein... Ja, das kann sein. Dürft also den Französischkenntnern geschuldigt sein. Aber du hast jetzt aber auch richtig Café au lait gesagt, dass man förmlich das rote Tuch hochgerissen sieht. War mir gar nicht so bewusst, ja. Dass ich das so sage. Kannst du richtig Französisch? Kommt drauf an. Meinst du sprechen, oder? Ja, sprechen. Ach so, sprechen weniger. Ja, siehst du? Das ist mir gleich aufgefallen. Kannst du dir nochmal Mühe geben und das richtig so, dass es hinten so ein bisschen abfällt, das au lait? Dass es nicht so stierkampfmäßig kommt? Café au lait? Schon besser. Hm. Na so. Ja, das ist ja schwierig. Ja, so oft war ich noch nicht in Frankreich. Mhm. Das merkt man leider ein bisschen. Tja. Warst du denn da, wo diese Mammutbäume wachsen schon? Die Mammutbäume wachsen kommen ursprünglich aus China. Aber die sind jetzt auch hier angepflanzt. Allerdings sind sie noch nicht so lange da, dass man jetzt weiß, wie hoch die hier werden. Ach so, wie lange brauchen die, um richtig hoch zu werden? Das weiß man hier noch nicht so genau. Ja, und wie lange brauchen sie woanders? Das weiß ich auch nicht. Das weiß man hier noch nicht so genau. Eine nette Umschreibung für die eigene Unkenntnis. Na ja, ich danke dir sehr dafür. Ich werde das in mein Repertoire der Ausreden aufnehmen. Einverstanden? Ja, man braucht immer eine gute Ausrede. Ja? Copyright nochmal von wem? Was denn? Du müsstest deinen Namen nochmal sagen, damit die Copyright-Frage geklärt ist. Ach so, von Reinfried. Von Reinfried. Ja. Wunderbar, ich danke dir. Okay. Eine Ausrede von Reinfried. Tschüss. Das weiß man hier noch nicht so genau. Wer bist denn du? Hallo. Uli wieder an der Strippe. Wer? Na, Uli wieder an der Strippe. Ich wollte dich fragen, ob du nur die dritte Strophe eigentlich noch hören könntest. dritte hier, dann schieb die... Schon dabei, zwei hast du dir schon angetan. Schieb die dritte Strophe noch nach. Ja? Sag mal, hättest du denn vielleicht ein bisschen Halt, vielleicht ein bisschen Begleitung irgendwas? Triangel? Vielleicht, wir könnten ein bisschen hier klimpern. Ein Blasinstrument wäre natürlich dämlich. Blas ist dämlich, aber wir hätten hier... Ja, Sebastian, mach ein bisschen Rundfunkmusik, halt ein bisschen Rhythmusinstrumente dabei. Naja, dann mach mal. Okay, drei, vier... Fliege zu den Sternen, weit in Himmelsfernen, steig in die Rakete ein, diese Fahrt wird fein. Hey! So. Vielen Dank, wir hätten vielleicht doch auf die Rhythmusgruppe verzichten sollen. Ah, jetzt sollen wir machen. Hallo, wer bist denn du da? Ah, hallo Kuttner, hier ist Sascha aus Lichtenberg. Sascha, schnell. Sascho, mit O hinten. Sascho? Ja, genau. Ja. Genau. Und zwar, ich suche Worte. Und zwar, ich habe auch welche davon. Oberbegriff dieser Worte ist Palindrom. Und zwar habe ich da hübsche Beispiele, zum Beispiel Rentner oder Aber, kennt ja jeder, über Tragart oder Lagerregal. Ja. Gibt davon auch Sätze. Ja. Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Wunderbar, sehr und schön. Ich würde gern jemand suchen, der noch mehr davon kennt oder ein Buch weiß, wo welche drinstehen, dass man vielleicht einen Liebesbrief schreiben könnte, ganz in Palindromart. Ja, schön, wenn man die Liebe der Geliebten vorwärts rückwärts beibringen könnte. Kennst du denn Frauen, die Liebeserklärungen vorwärts wie rückwärts mögen? Die man damit besonders beeindrucken könnte? Möglicherweise. Ach so. Ja, also wer da so ein Palindrombuch, die Bibel der Palindromliebhaber wüsste, der müsste dem Sascho Bescheid sagen. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber es wäre schön, wenn er das machen würde. Ich danke dir für deinen Anruf und würde jetzt nochmal so eine Art Schnelldurchlauf machen, dass jeder mal die Gelegenheit erhält, hier vielleicht sein schönstes Wort zu sagen. Also es ist noch, kann jeder schnell anrufen, 74 81 110. Ihr solltet aber versuchen, sich hier auf eins, auf das schönste Wort beschränken. So, du bist dran. Hallo, hier ist Chrissy. Chrissy, wir können leider nicht viel reden, sondern du hast jetzt nur die Gelegenheit, ein schönes Wort zu sagen. Ja, ich wollte nur mein Lieblingswort sagen, und zwar ist das Rauschgoldengel. Und das von meinem Freund ist Kakerlakenkacke. Da würde ich eher zu dir halten. Mir. Ja, vielen Dank. So, dein schönstes Wort? Subtil. Was hältst du davon? Wunderbares Wort. Und Almanach? Almanach? Ja, Almanach so, aber subtil ist viel schöner, finde ich. Oder Shuttle auf Englisch, finde ich auch nicht schlecht. Shuttle? Nein, Subtle. Das heißt das Gleiche, also subtil auf Englisch. Ach, Subtle, ah ja, ja, ja. Okay. Dankeschön. Tschüss. Schönes Wort? Na, da nicht. Hier ein schönes Wort noch? Ja, mein Gedicht zu deiner Sendung heute. Nee, keine Gedichte, schöne Worte. Zack, ist er raus, so schnell. Manchmal, hallo, schönes Wort? Trollig, Maffel und Waffe von der Wuppertal. Naja, das letzte war schon ein bisschen beeindruckend. Hier noch ein schönes Wort. Hallo. Sollte nicht sein. Da noch ein schönes Wort. Otorhinolaryngologiste. Wunderbar betont. Das Wort selbst war so, aber die Betonung war schön. Tag, da noch ein schönes Wort. Ja, moin. Erstmal moin. Moin ist ein super Wort. Da noch ein schönes Wort. Ja, hallo, hier ist der Hannes aus London. Ein super Wort. Da noch ein schönes. Hallo. Och, wunderbar. Hier, ein schönes Wort. Dario Harama, wie immer. Hier noch ein schönes Wort. Hier noch ein schönes Wort. Jetzt sollte Musik werden, glaube ich. Ja, grüß dich, du alter Wichser. Super, super, super. Schönes Wort. Hippodrom. Och, schön, wunderbar. Hier. Hallo. Hallo. Hallo. Kopftremulenzen. Kopftremulenzen. Schön. Hier. Hallo. Wie bitte? Ach Gott. Da? Spezifikation. Was war das? Das war Spezifikation. Danke. Das war extrem untermalt. Da noch ein schönes Wort? Ja, Remoulade. Och, toll, prima. Die Frauen verfügen ja doch über viel schönere Worte. Vielen Dank. Hier noch ein schönes Wort. Wahlwiederholung. naja, sehr praktisch. Dann noch ein schönes Wort. Kettwurf. Und hier noch ein schönes. Dieser Vorgang wird sich ständig wiederholen. Und hier noch ein schönes Wort. Hier. Hallo. Lippische Pickards. Schnell nochmal. Lippische Pickards. Lippische Pickards, das muss aber schnell erklären. Das ist irgendein ekliger Pfannkuchen mit Leberwurst. Das muss doch der Züchter wissen. Der kommt doch aus Lippe. Super. Karl, kannst du dazu was sagen?

und Krutschaumwalle. Ja, hallo, hier ist der Clemens. Ich wollte den Thomas Prinzler entlasten in Sachen Alfons Zitterbacke, da der Sprecher von Alfons Zitterbacke Joachim Prendl hieß. Ja, hallöchen. Also mein liebstes Wort hat keinen Vokal und heißt Brüttelbrimpft. Okay, ich habe eine andere Idee als Peter, weil es Letter schmeckt sich nicht so gut. Sie sind leider etwas fetter, essen Sie doch Letter. Dann heizen Sie in Ihrem Jetta und kaufen sich zwei Stützkorsetter und auch einen Krampfaderstrumpf, der schick aussieht an Ihrem Rumpf. Damit kommen Sie dann sehr verwegen, sich in Ihrem Bett flach legen. Wie ist das Verhältnis von axonometrischer Projektion des Arbeitsprozesses zu frontal dimetrisch betriebenen Schneckenradgetriebe, wenn man berücksichtigt, dass pneumatisch arbeitende Steuernuppen beim selbsttätigen Aufeinandertreffen des Stößels auf die Nockenwelle eine Verstellung des Stellgliedes bewirken? Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie eure Adresse ist vom Sender. Don't give me your problems! Was bleibt mir jetzt übrig an der Stelle, außer mich zu verabschieden, natürlich eine Sache zu machen, die immer eher ein bisschen Arschloch anbiederungsmäßig aussieht, mich wirklich zu bedanken für eure wunderbaren Anrufe auf dem halbautomatischen Anrufbeantworter, die ja von Mal zu Mal besser werden. Ich denke, sie können, da sei mir eine leichte Kritik gestattet, so ja noch besser werden. Und noch eine arschlochmäßige Bedankung bei Karl Hegemann, der hier wunderbar Musik rausgesucht hat, der die in ganz großartiger Weise, wie sie wirklich einem promovierten Philosophen zusteht, angesagt hat und der jetzt die Gelegenheit hat, mich quasi zu entlassen. Ich würde nur noch mal auch Dostoprimitschatinostri sagen, ein Wort, was jetzt zum dritten Mal oder vierten Mal in der Sendung fällt, mich mit diesem schönen Wort verabschieden und er hat dann noch mal das Vergnügen, die letzte Musik hier anzusagen, die wir uns gemeinsam anhören können. Ja, zum Schluss noch mal Flowerpornos, Brecht-Vertonung, der Choral der ausziehenden Götter, leider können wir nicht bleiben. Hat mich sehr gefreut und meinen Narzissmus irgendwie bestätigt, dass ich mal meine Lieder hier verstecken durft. Hat mich auch sehr gefreut. Und wollen wir uns vielleicht, wie so fröhliche Leute sich immer verabschieden, gemeinsam Tschüss sagen? Ist ja ein Radio von richtig fröhlichen Leuten teilweise. Und jetzt müssen wir im Chor. Traktorwesen ist eben schon eingezogen. Hier hinten ist neidisch. Er wird nachher keinen haben, der mit ihm gemeinsam Tschüss sagt. Ich habe Karl Hegemann, Philosoph und Dramaturg an der Volksbühne hier. Und wir sagen jetzt gemeinsam bitte Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi. Ja, scheiß Hippie-Gesülzer. Night Flight. Ja, so, guten Abend, mein Name ist Trevor Wilson, sogenannte Inselaffe, und ich möchte mich ganz herzlich, arschlochmäßig euch begrüßen. Autors Lenny Valentino und heute Abend bin ich hier in Vertretung für MC Looker und ich versuche ihn aller Ehre zu machen und spiele dann nur geiler Popplatten 3 Stunden lang. So, jetzt von The Autors zu The Clash und das hier. Bestimmten Konzentration, aber auch von einer gewissen Disziplin, ja, so weit über sich ergehen zu lassen. Ja, aber Ziel kann doch nur sein, dass der Konsument sich in gewisser Sicherheit wiegt. Sei froh, dass der Lehrer am Anrufbeantworter nicht Faust 2 vorspielt und dann hinten ran sagt, wenn sie Nachricht hinterlassen wollen, können sie nach einem Piepton tun. Dann würdest du, selbst wenn du so schnell sprichst wie, sagen wir mal, Gründgens, würde doch noch 2 Stunden brauchen. Ja, nun ruft Gründgens wahrscheinlich kaum noch an, das würde doch okay entfällt, oder? Jetzt verdrehst du das aber völlig, aber das macht nichts. Hast du denn schöne Worte? Schöne Worte? Eher nicht, wa? Ja, doch. Wolltest du auch nur mal so anrufen? Nee, ich wusste euer Thema nicht. Das ist ja mal das Problem. Ah! Naja. Der Anrufer. Findet mal raus, wenn ich dich nicht hören kann. Wieso kannst du denn nicht hören? Ja, weil ich ja so weit weg von eurem Empfangsbereich wohne. Ach. Na, das nimmt dich ja jetzt wieder ein für mich. Von wo rufst du denn an? Na, aus dem Golden Westen. Naja, der Goldene Westen, den hat man ja zur Not schon in Berlin eingekesselt von Brandenburg und Ostberlin. Na, sagen wir mal, kurz hinter der Hellau-Grenze. Kurz hinter der Hellau-Grenze? Mainz, Karneval. Von da aus rufst du an? Ja. Ach Gott, ach Gott. Ja, aber Und jetzt so auf Verdacht telefonierst du in ein schwarzes Loch hinein, weißt nicht, was Thema ist, was dich erwartet? Naja, nee, ich habe ja Lemming vorher angerufen, aber die wollte ich nicht schon wieder belasten. Darum ja. Hab ich gedacht. Ah ja, na, das Thema ist heute eigentlich schöne Worte. Fällt dir denn jetzt ganz spontan ein besonders schönes Wort ein, was du ganz, ganz lieb hast? Na, ein schönes Wort ist zum Beispiel Feist. Ich finde Feist ein sehr schönes Wort. Ja, ist im Grunde eine Erwiderung auf Karg, was Heinz vorhin gebracht hat. Was ja auch ein schönes Wort ist. Ja, Feist kann man nämlich bei vielen Gelegenheiten sehr gut einsetzen. Naja, darum soll es jetzt nicht unbedingt gehen, um Worte, die man gut einsetzen kann, sondern schöne Worte können natürlich auch extrem unpraktisch sein und zum Beispiel schwere Sprachbarrieren sein, wenn man möglicherweise einen S-Fehler hat und dann kommt man an so ein Wort wie scheiß Autoreferenzialität, wo man mindestens zweimal die Zungenspitze an die Schneidezähne bringen muss. Ja, stimmt. Stimmt. Unpraktische schöne Worte hast du jetzt nicht? Nee, da fällt mir nur Widerporst ein. Porst? Widerporst. Widerporst. Ach, das ist aber eher so eine Eigenwortschöpfung, oder? Mm. Die sind nee, ja heute noch so, gar nicht aufgetaucht. Nee, mehr so cinematografische Schöpfung. Wieso? Lebendes Brein? Da sagen die, ah ja, ist klar. Hm? Naja, das ist ja irgendwie jetzt bloß ein Sprachfehler eigentlich. Habt ihr denn so Familienworte gehabt, Carsten? Familienworte? Ja, Worte, die nur in eurer Familie. Ja, naja, ich denke mal, das hat eigentlich fast jeder. Wenn irgendwie die Mutter das Söhnchen nicht beim Namen genannt hat, sondern die irgendwie besondere Bezeichnung gegeben hat. Sondern oder Hasi nannte, wie mir widerfahren ist. Wie? Ja, nee, ist schon gut. Ja, also meine Mutter hat zum Beispiel mal Nati zu mir gesagt. Warum, das konnte so nicht genau erklären, aber das habe ich also nur von dir gehört. Willst du mal wissen, was die Hegemanns statt Scheiße sagen? Nee. Schade, ich will das aber mal wissen. Oder ich will, dass es mal gesagt wird. Herr Hegemann, woher stammst du denn eigentlich? Ich stamme so kurz hinter der Hellau-Grenze? Ja, nee, kurz vor der Hellau-Grenze. Ich stamme aus Ostwestfalen-Lippe. Ach, das klingt ja schon mal gut. Aus Paderborn. Hallo? Da waren damals ähnliche Verhältnisse wie in der DDR. Da wählten nämlich 70% CDU. Und da sagte man in gutbürgerlichen Familien, Hauka. Hauka. Und du hast dann erst ein philosophisches Studium gebraucht, musstest an die 30 Jahre werden, um rauszukriegen, was Hauka bedeutet. Ja, Haufen Kacke. Das habe ich ihm vorher erzählt und das hat ihn wohl sehr beeindruckt. Das hat mich sehr beeindruckt. Verfügst du auch über so ein wunderbares Familienwort, Carsten? Ja, nee, kann ich nicht aufweisen. Mich irritiert jetzt, dass da jetzt eine Konferenz stattfindet. War keine Konferenz, sondern das hängt jetzt einfach damit zusammen, dass du die Sendung nicht hören kannst, weil heute ist hier ein hochprofessioneller, eigentlich eher überqualifizierter DJ im Studio, der die Aufgabe hatte, schöne Musik mitzubringen und die dann auch in ganz einzigartiger Weise anzusagen. Ach so. Hat ihm große Pein bereitet, weil das finde ich natürlich schön, wenn man dann so extrem unter Leistungs- und quasi Prüfungsstress steht, ja, dann den möglichen Fehlern noch das Bewusstsein hinzugefügt wird, dass, sagen wir mal, an die 30.000, 50.000 Zuhörer dann noch jedes einzelne Lispeln, jedes Stottern, jedes übersprochene Komma mitbekommen, ja, dann ist es natürlich eine extreme Herausforderung, die er aber doch in aller Souveränität hier bewältigt. Na, ich kann mir das ja nicht vorstellen, wie man jetzt als Paderborner einen Oktoberclub ansagen kann oder so. Er hat ja jetzt Musiken seiner Wahl rausgesucht. Da war jetzt nicht unmittelbar der Oktoberclub dabei, sondern aber auch ähnlich entlarvende Musiken, die aber eben von kurz vor der Hellau-Grenze stammen. Schade. Und die haben da eben nicht gesungen, was der im Grunde dasselbe ist, sag mir, wo du stehst, sondern I'm a Believer. Also im Grunde auch ein klassischer Oktoberclub-Song. Carsten, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. So, wer bist du da? Hallo. Hallo. Ja, hier ist die Esther. Tag, Esther. Ja, und zwar ein schönes Wort kenne ich, und zwar Rosenkavalier. Sag mal, das ist ein Wort, wo du wirklich strahlende Augen bei kriegst und denkst, das ist doch ein wirklich schönes Wort. Ja, es gefällt mir echt. Ja, weil ja so erstmal die normale Assoziation dabei, die man hat, ist ja doch so ein bisschen verstaubt lächerlich. Naja, also, ich meine, doch, mir gefällt das ganz gut. Also, immer wenn das mein Freund zu mir sagt, bin ich total begeistert und so. Dein Freund sagt zu dir Rosenkavalier? Ja, weil ich schenke ihm gerne Rosen und so. Naja, ist so. Ach, das ist ja schön. Ja. Und hast du denn jetzt selber auch noch so ganz heimlich schöne Worte, die du vielleicht, na nicht, dass du sie noch mir gesagt hast, aber die nicht so unmittelbar einleuchtend oder anlassbezogen sind wie Rosenkavalier? Nee, eigentlich nicht. Hast du denn ein schönes Wort für deinen Freund reserviert, was du jetzt hier nicht unbedingt sagen musst, wenngleich es mich reizen würde, das dann doch rauszukitzeln, dass du ihn Dickerchen nennst? Hast du da ein schönes Wort für deinen Freund? Moment, nee, habe ich eigentlich jetzt nicht. Also die Situation, also mir fällt jetzt eigentlich gar keins ein. Warten, du nennst ihn wirklich bei dem, was bei ihm am Anfang im Ausweis drin steht, so direkt beim klassischen Vornamen? Nein, naja, Teddy nenne ich ihn dann. Teddy? Ja, Teddy, das ist doch auch eine große, große Tradition. Von Roosevelt bis Tillmann, wie heißt er denn richtig? Mein Freund? Ja. Robert. Wie heißt er richtig? Robert. Musst du nochmal sagen, ist es irgendwie vom Telefon her schlecht zu verstehen? Robert. Robert? Robert. Mit R. Ich muss es ja nicht unbedingt wiederholen. So heißt er jedenfalls, der Freund. Mhm. Und deine zwei schönsten Worte sind jetzt Rosenkavalier und Teddy und da tauscht ihr eigentlich immer relativ schnell, wa? Da tauscht ihr dann immer eure schönen Worte. Wenn er gerade mal Rosenkavalier sagt, dann kannst du kühn mit dem Teddy kontern. Mhm. Und dann seid ihr beide glücklich. Ja. Beneidenswert. Mit zwei Worten ist doch eine durchaus... Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 2 Monate und 3 Tage. Eine 2 Monate Liebesbeziehung zu gestalten. Ja. Esther, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Im Moment, eine Freundin will noch mal sprechen. Ah ja. Und kann ich mal ganz kurz welche grüßen? Könntest du denn irgendwie jetzt, sagen wir mal, einen besonderen Grund nennen, warum du jetzt jemanden grüßen musst? Weil vielleicht kann er sein, dass sie gerade zuhören und so. Ja, das wäre irgendwie, ist überhaupt kein Grund, Esther, ehrlich. Bitte, ganz kurz. Nee, dann gib mir mal deine Freundin. Du hast hier wirklich einen der großen Grußverächter vor dir, Esther. Da müsste man dann schon eine Entschuldigungszelle mit sich führen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Shalika. Shalika? Ja. Shalika. Ja, halb Inderin bin ich, egal. Jedenfalls wollte ich sagen... Ich finde Strichmännchen ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Du nicht? Ja, naja. Nicht, oder was? Ja, ich bin doch aber wirklich nicht der, sagen wir mal, wie würden denn sowas heißen, der Wortästhetiker hier? Hm. Sondern ich... Naja, ich wollte nur mal sagen, also das ist mein Lieblingswort. Strichmännchen ist dein Lieblingswort? Ja, hm. Könntest du denn einen Unterschied, die hört aber wahrscheinlich doch lieber Rosenkavalier, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, würdest du einen Unterschied sehen oder für möglich halten zwischen Lieblingsworten und zwischen wirklich schönen Worten? Ein Unterschied zwischen Lieblingsworten und schönen Worten? Ja. Naja, Lieblingswörter sagt man wahrscheinlich öfter als irgendwelche schönen Wörter, weiß ich ja. Na, Lieblingswörter müssen ja auf jeden Fall praktisch sein. Die muss man ja unmittelbar gebrauchen können. Ja, dann gibt's doch aber auch schöne Worte, wie zum Beispiel, was ich auch sehr schön finde, Schattenmorellen. Mhm. Ja, weil ja so eine Kirschensorte ist, wo man aber kaum Gelegenheit hat, außer wenn sie gerade jetzt beim Gemüseladen in der Auslage sind, das wirklich mal zu gebrauchen, so ein Wort. Ja. Das ist extrem schön, aber ich wüsste jetzt keinen, den ich als Schattenmorelle bezeichnen würde, zum Beispiel. Wobei, Esther... Vielleicht? Esther, wie sieht denn die aus? Ist die eher, da stellt man sich ja dann doch eher eine dunkelhaarige, tiefbraune Augen Esther und eben einen... Esther ist halb Afrikanerin. Ah ja, da wäre ja Schattenmorelle möglicherweise so an. Sein. Ja, wenn dann noch so knallkirschrote Lippen dazu kämen. Aber da kann man ja auch mit kleinen Stiften nachhelfen. Ja, könnte man machen. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt wirklich kaum jemanden, den ich als Schattenmorelle bezeichnen würde. Insofern wollte ich dich jetzt einfach nur fragen, ich komme hier, ich erzähle und erzähle, das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe. Ja. Wollte ich dich nur fragen, ob du jetzt ein unpraktisches, schönes Wort hast. Unpraktisch. Was man irgendwie nie so richtig anwenden kann, was aber in dir ruht oder meinetwegen auch kreist. In mir ruht. Wobei kreisen jetzt mit einfachem S... Vielleicht Beauty-Hit. Beauty-Hit? Naja, Beauty-Hit, das sagt man doch wohl nicht so oft. Das stimmt, das sagt man ausgesprochen selten. Und gerade ich habe es, glaube ich, noch nie gebraucht. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Alles klar. Okay. Sucht mal noch ein paar schöne Worte. Das ist nicht allzu viel. Rosenkavalier, Beauty-Hit. Und was war das noch? Rosenkavalier, Beauty-Hit. Strichmännchen und Teddy. Teddy, ja. Vier Worte für zwei junge Frauen ist relativ wenig. Naja, gebt euch mal noch ein bisschen. Ich würde mit dir reden, aber ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Ja, nee, jetzt erstmal nicht. Nee, ich meine, also ihr verfügt schon über mehr Worte, aber richtig vier schöne Worte ist doch wenig. Da müsste man sich Mühe geben. Hm. Und vielleicht mal hier und da nachschlagen. Naja, gut, machen wir dann. Ich soll übrigens noch mal sagen, das ist Esther Azabi, soll ich jetzt hier durchgeben, okay? Ja, okay. Und wir ausdrücklich gesagt. Grüßen, ja, okay, das war ein indirekter Gruß. Ich habe ihn als solchen erkannt, aber auch akzeptiert. Gut. Hochachtung vor so viel weiblicher Raffinesse. Tschüss. Ja. So, wer bist denn du da? Ich? Ja. Ja, ich bin Martin. Tag, Martin. Ja. Und dir hat ja Mireille Mathieu ein ganz großes Lied gewidmet. Wen? Kennst du das, Mireille Mathieu? Martin? Nee, kenne ich nicht. Ach, ist ein zu Herzen gehender großartiger Song, der jetzt leider nicht hier ist. Nee? Nee. Naja. So, Martin, wie ist es denn mit dir und den schönen Worten bestellt? Naja, also zwei schöne Wörter. Schokoladenhüllkörper und Windelement. Ach, Kinder, ihr habt's alle eher mit den absurden Geschichten. Wobei Winkelement ist schon schön. Ja, aber das ist natürlich nicht allzu weit weg von Komplexannahmestelle. Naja, eigentlich nicht. Sind jetzt deine zwei entscheidend schönen Worte? Ja, finde ich schön. Also nicht gerade sehr bedeutend, aber doch sehr schön. Ja. Martin, danke dir für den Anruf. Ja, also ich wollte nochmal jemanden grüßen, wenn es geht. Ja, vielen Dank. Was machen wir jetzt? Wir können jetzt erstmal direkt eine Musik machen oder wir könnten natürlich versuchen, das vorhin angegebene Geheimnis der tollen Musik, die man unter einer bestimmten Telefonnummer jetzt aber nicht mehr erreichen kann, nochmal nachzuvollziehen. Ich bin ja gespannt, ob es funktioniert. Müssten wir einfach mal kicken, wenn ich hier wähle, geht nicht. Schade, schade, schade. Wir probieren es dann. Wir machen jetzt erstmal hier eine Musik, die dann noch von draußen kommt und die jetzt aber der Karl Hegemann erklären muss. Was hören wir jetzt, Karl? Jetzt hören wir, obwohl du ja das Niveau und den Bildungsanspruch der Sendung immer hoch halten willst, hören wir jetzt einen ganz hundsgewöhnlichen Schlager, der heißt Und das wird immer weitergehen, wird gesungen von Ingeborg Wolf und Georg Hahn. Er hat was Redundantes, wie man merken wird. Er ist noch nie im Radio gelaufen. Und ich komme leider nicht umhin, mich als Komponisten und Texter dieses Liedes zu bekennen. Und ich glaube, er läuft heute das erste und das letzte Mal, also hört gut zu. Das ist wohl passend, scheiß Autoreferenzialität zu sagen an der Stelle, ja? Ja, eher scheiß Redundanz. Eine Flasche Edelzwinger auf, dann nehmen neben dir auch noch ein kleines Fernsehspiel im Raum. Dann schlafen wir zusammen, es ist wunderschön. Dann wollen wir noch ins Kino gehen. Dann lesen wir das aktuelle Filmprogramm. Dann sehen wir uns zum 13. Mal Casablanca. Dann essen wir ein großes Eis im Mövenpick. Dann joggen wir durch den Park zurück. Dann machen wir uns eine Flasche Edelzwicker auf. Dann nehmen wir auch noch ein kleines Fernsehspiel in Kauf. Dann schlafen wir zusammen, es ist wunderschön. Und das wird immer weitergehen. Und das wird immer weitergehen. Das wird immer weitergehen. Und das wird immer weitergehen. Da ja nicht die Gefahr besteht, dass das irgendwie im Plattenhandel oder im einschlägigen Fachhandel käuflich zu erwerben ist, könntest du ruhig nochmal ansagen, von wem das war. War ja eine großartige Musik und ich glaube... Georg Hahn, Ingeborg Wolf, es war eine Produktion der Arbeiterfestspiele, der Ruhrfestspiele in Recklinghausen, also es kommt einfach der Westen und auch irgendwie beim Kuttner in die Sendung. Mit solchen Sendungen. Und wir haben das damals zum Grand Prix Eurovision eingeschickt und zu unserer großen Enttäuschung haben sie es nicht genommen. Live war es allerdings immer ein großer Erfolg. Mit solchen Liedern wurde die westdeutsche Arbeiterklasse dumm gehalten. Wir telefonieren jetzt. Was war das? Exakt, habe ich gesagt. Danke. Wir telefonieren jetzt hier weiter. Es geht immer noch um schöne Worte. Hallo, wen haben wir da? Hallo? Ja, Tag. Das ist ja wunderbar. Ich habe also im letzten Jahr mit dem Stefan Gerd zusammen bei Tote Kindermedien Berlin ein Buch editiert von Heinrich Dubel. Und im Zusammenhang mit dieser Arbeit habe ich mich also stärker mit dem Erratik-Institut Berlin beschäftigt und an diesem Erratik-Institut hat lange Zeit Smet Bionen zusammen mit Heinrich Dubel gearbeitet. Und von dem ist also ein Buch erschienen, da sind Listen der Engel drin. Diese Sendung. Bist du noch da? Ja, was ist da drin? Die Listen der Engel. Die Listen der Engel? Genau. Ah ja. Ich werde jetzt erstmal vier Listen dieser Engel vorlesen. Und danach noch einen kurzen Auszug aus dem Buch von Heinrich Dubel, okay? Nach so viel Eigenwerbung könntest du ungefähr abschätzen, wie lange das dauern wird, wenn du die Listen der Engel vorliest? Oh, ich kann nicht die ganz vorlesen, aber das ist ewig lang. Aber ich werde es mal kurz halten. Ja, können wir uns zusammen auf eine halbe Minute beschränken? Ich lese eine Liste der Engel vor. Und lese dann noch einen Text von Heinrich Dubel vor, okay? Vielleicht, dass wir die Machtverhältnisse doch mal klar machen. Du schlägst vor, die Listen der Engel vorzulesen und deine Geschichte. Ich würde da nämlich möglicherweise leicht runterblenden. Meinst du wirklich? Ja, ja. Könnte ich mir vorstellen. Na gut, ich mache mal einfach eine Liste der Engel. Ja, okay? Weil ich ja doch von einer gewissen Ruchlosigkeit hier bin. Ja, gut, okay. Liste der Engel? Also, Januar 89. Supercluster. Great Attractor. Neutrino. Bisher nur in theoretisch nachgewiesene Schwerewellen. Feuerleitcomputer. AK-Überschüsse. Staffeln. Formation die. Materieklumpen. Klumpen. Das Wort. Tonton. Makut. Willst du noch eine hören? Ja, mach mal noch eine. Low-Tech. Wanderberg. AB Kalles. Propulsion. Luftnoppen, Plastikfolie. Potenzielle Gleichzeitigkeit. Überfluggenehmigung. I plus I. Sekundärschmerztheorie. I. Dessau HBS. Das Wort. I. Gefällt dir das? Mai, oh Mai, du hast es ja jetzt doch mit einer extremen Getragenheit gebracht. kenne diese Listen halt schon sehr gut und ich lese sie halt auch gerne vor halt, ja. Und verfällst dann aber gleich in so eine Nachdenklichkeitsstarre, wenn du die liest? Ich denke, das ist den Listen angemessen, also für ja. Die Wörter so schweben zu lassen. Nehmen wir mal, versuchen wir mal analytisch vorzugehen, könntest du denn aus beiden Listen der Engel jeweils das so ein zentrales, schönstes Wort herausfiltern? Nein, unmöglich. Also, ja, weil so die Sicht ein Organismus ist und man sich jetzt quasi nicht als chirurgischer Leichenschänder daran betätigen darf. Du willst jetzt ein Wort haben. Ein einzelnes, isoliertes Wort. Ja, naja, weil die Überschrift heute lautet ja nicht Gedichte, ja. Ja, oder schöne Texte, sondern schöne Worte. Schöne Worte, das waren aber schöne Worte. Und das waren auch plus schöne Worte. Du meinst, war es jetzt wirklich eine Zusammenballung? Oder um jetzt den Wort aus den Listen der Engel, aus den ersten Listen der Engel zu gebrauchen, ein Klumpen schöner Worte? Ja, genau. Dann wollen wir es so stehen lassen. Gut, willst du noch einen Text von Heinrich Dubel hören? Ich würde bei diesen beiden Gedichten erstmal belassen wollen. Einverstanden? Bist du wirklich sicher? Das ist ein sehr schöner Text. Ich bin mir da relativ sicher. Dir entgeht etwas. Lass uns eine großartige Verabschiedungsfloskel finden. Tschüss, Kuttner. Ich finde es ziemlich großartig. Und den Gedichten durchaus angemessen. Ich danke dir. Okay, tschüss. So, das wäre jetzt im Grunde, könnte man jetzt die Überleitung machen und nochmal versuchen, unser interaktives Musiktelefonrätsel hier aufzulösen. Ich werde also nochmal, wenn gleich ich enorm überfordert bin mit dieser Anlage, hier versuchen, jetzt das zu machen, was ich euch vorhin gebeten habe zu tun, wenn ihr schöne Musik hören wolltet. Mal sehen, ob es jetzt klappt. So, da haben wir erstmal ein Piepen. Wunderbar. Freizeichen. Jetzt nehmen wir vor mal. Das ist toll, da kann man richtig Musik machen, merke ich hier im Radio. Das habe ich ja... Und jetzt aber rhythmisch musst du da sitzen. Zack. Mal sehen, was jetzt passiert. Eieiei. Horrido. Die Spannung steigt, weil nichts passiert. Oh, oh, oh. Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Ich versuche es einfach nochmal. Guten Tag. Ja, Tag, aus Deutscher Rundfunk, Sprech von Kuttner, guten Abend. Könnten Sie mir denn nochmal so eine Musik zukommen lassen? Wie es vorhin da im Radio angepriesen wurde? Ja, kann ich machen, ja. Ja, das ist ja nett. Ja, machen Sie mal. Mach's. Wunderbar, vielen Dank. Bitteschön. Da haben wir sie. Dann hören wir ein bisschen rein. Auch den größten Feinden ich verzeihen kann. Danke für meine Arbeitsstellen. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alle frohe Fälle und für die Musik. Danke für manche Traurigkeiten. Danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. Danke, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass deinen Geist mir gibt. Danke, dass in der Wärme und Nähe du die Menschen liebst. Danke, dein Halt kennt keine Schranken. Danke, ich halte mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Volksbühne, guten Tag. Wunderbar für Ihre kooperative Mitarbeit hier. Ja. Danke ich Ihnen sehr schön. Sie sind jetzt leider mitten in die Musik drin geplatzt. Ist aber doch, finde ich, ein glückliches Ende. Vielen Dank. Bitteschön. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So. das war jetzt gewissermaßen Musik vom Big Brother Volksbühne, direkt quasi aus dem Zentralcomputer. Karl Hegemann hat jetzt Gelegenheit, das alles nochmal zu erklären. Ja, die Klimax war leider abgeschnitten. Es geht dann nochmal so 2-3 Oktaven höher oder irgendwelche Sprünge jedenfalls. Das ist die Musik, die man hören kann, wenn man in der Volksbühne weiter verbunden wird. Danke, ein altes evangelisches Kirchenlied aus der Produktion Murks den Europäer, Christoph Marthaler. Vielleicht hat es sogar der ein oder andere Hörer von gesehen. Und das ist tatsächlich demnächst, also wenn das interessiert, auf Kassette in einer sendefähigen Weise erhältlich. Vielleicht spielt es dein Kuttner nochmal ganz. Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg durchaus seinen Anteil hat, ne? An der Produktion dieser. Das ist mir neu. Das ist ja neu? Aber freut mich. Na gut, dann wollen wir das mal so rätselhaft stehen lassen. Wir auch immer noch das wunderschöne Wort Anführung, Flachlegen, Ausführung noch einen Moment rätselhaft bleiben soll. Ich denke, ich werde das vor den 12:30 Nachrichten auflösen. Wir können jetzt hier noch ein bisschen weiter telefonieren, nämlich unter der Telefonnummer. Wartet. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. So, genau die Telefonnummer muss man wählen. Ist im Moment leider ein bisschen aussichtslos, weil die Leitungen voll sind. Wer hier nicht durchkommt, hat aber die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, vielleicht noch 10 oder 15 Minuten. Und müsste die Nummer wählen 965 39 47, während hier munter und unverfroren weiter telefoniert wird. Guten Tag. Ja, denkste. Das ist natürlich nicht schön abgenommen, meine Moderation hier. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Tina. Tina? Ja, ja. Tag, Tina. Ja, hallo. Könntest du denn jetzt vielleicht nochmal einfach sagen, was heute Thema in der Sendung ist? Ja. Weil das ist auch schön, wenn man so eine Sache mit verteilten Rollen liest. Da freut sich der Theaterdramaturg, der mir gegenüber sitzt. So, Tina, ja, sag mal nochmal das Thema der heutigen Sendung. Also das Thema sind schöne Worte. Ja. Da habe ich jetzt auch gleich drei. Ja, bevor du die sagst, welche Fragen würdest du, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, würdest du denn stellen zum Thema schöne Worte, um, sagen wir mal, wirklich interessante Antworten von Anrufern herauszukitzeln? Herauszukitzeln. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich rede das erste Mal im Radio, ich kann jetzt gar nicht darauf antworten. Bettina, da haben wir jetzt Glück mit der Arbeitsteilung, dass du jetzt nicht hier stehen musst und ich nicht anrufen, sondern du kannst dir deine Aufgeregtheit jetzt leisten als Anruferin. Ein Gemütszustand, der mir verwehrt ist. Ich muss hier immer den coolen alten Sack mimen. Also das Thema ist schöne Worte und anrufen sollte, wer vielleicht selber richtig schöne Worte hat, wer manchmal nachdenklich wird, wie denn schöne Worte zustande kommen oder was denn die Schönheit schöner Worte ausmacht. Ob schöne Worte situationsgebunden sind, ob sie sich an bestimmten Vokalen festmachen, ob sie unbedingt mit der Bedeutung, die sie zu bedeuten haben, zusammenhängen oder ob sich schöne Worte vielleicht gerade dann erst erschließen, wenn sie davon abgetrennt werden können und abgetrennt sind, oder ob schöne Worte solche sind, die man besonders schwer aussprechen kann und deren Schönheit man empfindet, wenn es gelungen ist, sind fehlerlos dann tatsächlich auch auszusprechen, wie zum Beispiel scheiß Autoreferenzialität. Tina, ich muss husten, du musst jetzt mal kurz weiterreden. Ja, hast du schön gemacht, ja. Ja, ich habe jetzt auch hinter den Kulissen gehustet, was auch ziemlich tolle Leistung ist. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ja. Und bei mir beruht es darauf, auf die Vokale, auf die Aussprache und überhaupt nicht auf den Sinn. Ah ja, da also, bist du jetzt wahrscheinlich die Erste. Die anderen waren ja doch alle sehr sinnfixiert. Die Anrufer. Aber das ist auch vielleicht ein Zeichen männlicher Rationalität. Das waren ja sowieso hauptsächlich Kerle, die hier angerufen haben. Ja, stimmt. Die ist mir auch aufgefallen. Ja, und die Frauen waren sehr praktisch veranlagt. Da hat sich das dann wieder auf Kerle bezogen, unmittelbar. Aber ich habe noch einen Vorschlag. Ich habe nämlich noch ein paar ganz hässliche Worte. Ach, hässliche Worte machen wir vielleicht mal ein andermal. Och, die möchte ich gerne sagen. Nee, die hebt dir auf. Wirklich, heb sie dir auf. Und warte ab, vielleicht in 4, 6, 8 Wochen wird wirklich lohnend und sinnvoll, eine Sendung zu hässlichen Worten zu machen. Ach, schade, na gut. Ja? Jojo. Okay, dann kommen jetzt erstmal deine schönen Worte. Also, das erste ist muchas gracias. Muchas gracias? Das heißt einfach nur danke. Ja, du scheinst ja davon auszugehen, dass die im Radio alle komplette Trottel sind, ja? Wieso? Also jetzt nochmal nachgefragt, wieso? Großartig, großartig. Was? Nee, gut. Ja, scheiß Autoreferenzialität. Tina, muchas gracias ist dein erstes schönes Wort, ist aber auch extrem schwer auszusprechen, ne? Ja. Weil ich glaube, das C in der Mitte, das kommt ja fast im Englischen TH gleich. Nee, ich finde es gar nicht. Ja, finde ich aber doch. Na gut, findest du es, ich nicht, ja. Gut, okay. Und das Zweite wäre... Dobro jutro, ne? Was? Nee. Porta Westfalica. Porta Westfalica? Ja. Das ist ja auch ein tolles Wort, stimmt. Heißt das etwa Westfalenhalle? Nee, das ist irgendeine Stadt in Wessiland. Ja, da würde ich ja Hegemann mal als Spezialisten, ich weiß ja nicht, wie groß seine Geografiekenntnisse sind, fragen. Ich glaube, da fließt ein Fluss durch zwischen dem Eckegebirge und dem Teutoburger Wald. Und da ist auch ein Ort, der so heißt. Ich komme ja aus der Gegend. Ach so. Siehst du? Du bist jetzt bestätigt worden. Mhm. Und ich bin wieder mal als kompletter Idiot dargestellt worden. Vielen Dank, Karl Hegemann. Vielen Dank, Tina. Dein drittes schönes Wort. Das dritte ist Lustgarten. Lustgarten? Ja, das liegt jetzt Kalifestraße da. Ja. Ach, da möchte man ja im Grunde von der Bedeutung doch nicht absehen, oder? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist das Wort Lust ja schon sehr schön, aber ich wollte nicht so alleine mit Lustgarten hat es ja noch schöner. Man stellt sich ja dann aber eigentlich doch was anderes vor als so einen eher bekiesten Aufmarschplatz, ne? Ja, eigentlich schon, deswegen. Ja. Stimmt, aber da schwingt dann wahrscheinlich die Geschichte mit. Ich glaube, der war früher eher tatsächlich wirklich begrünt. Sicher ein bisschen preußisch, so mit ausgezirkelten Wegen, aber es war doch sehr üppig. Ich habe mal so eine alte Postkarte gesehen. Da war der Lustgarten doch mehr am Lust, vielleicht noch nicht ganz so, das war ja irgendwie preußisch frisiert, aber doch am Garten halbwegs dran. Du meinst mit dem Grün seine Bedeutung der Worte mehr als jetzt? Ja, also die Bedeutung des Wortes ist gewissermaßen Geschichte und die Schönheit ist aber Aktualität. Ich kann ja schön wäre, wenn Beete zusammenkäme. Ja. Ja? Ach, jetzt. Ich meine, es gibt ein großes Haus drinne und es gibt einen großen Brunnen drauf. Von daher, ich meine, ist die Bedeutung der Worte, Gott, wie drücke ich das aus? Du weißt immer, was ich meine. Stimmt. Ja. Gut, Tina, dann würde ich dich ja nochmal bitten, weil es waren wirklich sehr schöne Worte und sehr unterschiedlicher Herkunft und Bedeutung, einfach deine drei schönsten Worte einfach nochmal, aber ganz ruhig, entspannt, so dass ich ihre quasi, wie man Tee kocht, ja, dass ich ihre Schönheit wirklich entfalten kann, zu sagen und dann würde ich, ohne dass wir Tschüss sagen und so Floskeln noch hinterher schieben, einfach das Gespräch Schluss machen. Einverstanden? Okay. Ja, und wir wollen dir jetzt aber beide in Würde begehen, deine drei schönsten Worte. Also ich versuche jetzt ganz entspannt zu sein, was mir eigentlich nicht wertfällt. Also. Jans, lehn dich ruhig nochmal zurück. Kann ich nicht, du bist auf dem Hocker. Ach so, willst du vielleicht schnell noch den Stuhl wechseln? Hast du noch was anderes greifbar? Nee, es sitzt mich trotzdem ganz angenehm drauf, nur dass ich mich halt nicht anlehnen kann. Aber meinst du nicht, dass du, wenn du angelehnt wärst, dass du, sagen wir mal, unserer Wortzelebration, die ja ungefähr die Höhe einer chinesischen Tee-Zeremonie haben muss, näher kämst? Okay, also ich setze mir jetzt auf einen harten Holzstuhl mit Lehne. Oh, ist vielleicht aber auch nicht das Beste, ja, um jetzt schöne Worte rauszubringen. Kann mich anlehnen. Was hast du denn da noch? Was ist denn jetzt noch so erreichbar? Wie lang ist denn deine Telefonstrippe? Ich habe ein Schnurloses. Ein Schnurloses. Naja, da kannst du ja sonst wohin wandern. Im Grunde könntest du ja noch schnell Wasser reinlassen. Ja, und das aus der Badewanne bringen. Mhm. Was hältst du denn davon? Hast du heute schon gebadet? Badest du gerne? Gerade eben. Ach, ist das blöd. Das wäre doch viel schöner gewesen, das direkt aus der Badewanne zu machen. Meinst du, wenn wir nochmal in die Badewanne sitzen? Hast du das Wasser? Ist Wasser noch drin? Nee, das ist schon draußen. Naja, dann ist blöd, oder? Ja, finde ich auch. Oder hast du so eine Lecken? Naja, nur wenn du jetzt Lust hättest. Hättest du denn jetzt nochmal Lust, nochmal zu baden mit dem Telefon in der Hand? Nee. Dann, wir könnten nicht echt... Nee. Ich will dich auch nicht dazu überreden. Hockerholzstuhl, was sind denn noch so, hast du nicht so Orte der Gemütlichkeit, der Heimlichkeit? Nee, ich habe in der Küche zwei Hocker, hier ein Klavierhocker und vier Holzstühle mit Lehne. Die alle hart sind? Ja. Ein Sofa oder wie man früher, eine Chaise Longue hast du nicht? Nee, habe ich ein nicht. Couch? Nee, ein Couch? Ein kuscheliges Bett? Ja, das habe ich. Ja? Ganz fühlst du dich da auch halbwegs wohl drinne? Ach, nee, ich sitze jetzt lieber. Auch nicht. Du bleibst jetzt lieber sitzen. Ja, Also ich meine, ich finde es auch ganz schön, auf dem harten Holzstoße sitzen, die Beine auf dem Hocker und ja. Ich mache noch eine Zigarette an. Mach dir noch eine Zigarette an, wunderbar. Ja, ne, wir wollen ja nur, dass jetzt die rechte Atmosphäre entsteht. Ja, und dann, ja, dann wird es eher so eine Form von karger Wortschönheit. Ja, so hockermäßig. Der portugiesische Bauer liest. Dann. So, Zigarette ist an? Ja, die ist an. Du bist gesammelt? Na, halbwegs, ja. Die Worte hast du jetzt auch zur Verfügung? Mhm. Tina, du kannst. Leg ruhig, wenn ich jetzt mein letztes Wort verklungen ist, wobei man ja nie genau weiß, wann mein letztes Wort ist. Ja, aber dann könntest du ruhig nochmal so eine kleine Pause der Besinnung einlegen. Okay. So, dann würde ich sagen, das ist jetzt mein letztes Wort erstmal. Und es kommt dann Tina mit ihren drei schönsten Worten. Und danach, dann legen wir auf. Ja. Okay. Also, muchas gracias, Porta Westfalica, Luftgarten. Tschüss. Super. Tschüss. So, na, wer will da noch mithalten? Kinder, das ist eine Herausforderung. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Frank. Tag, Frank. Ja. Also, ja. Ich habe die ultimativen schönen Worte. Eieiei, das klingt ja jetzt doch sehr nach Aufschneiderei. Muss ich ja mal kritisch bemerken. Ja, gut, ich nehme es zurück. Nicht die ultimativen, aber wirklich schöne Worte. Ja? In so einer Situation macht sich doch so ein bisschen Understatement eher besser. Dass man sagt, ja, du hast da so... Doch ein paar schöne Worte, die sind eigentlich ganz schön. Und dann müssen sie einen natürlich blenden, den Zuhörer. Ja, also manche Leute finden die natürlich nicht so schön, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Und zwar als erste Überfremdung. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Wort, oder? Sprachlos? Mir will sich jetzt die Schönheit nicht so recht erschließen. Nicht? Nee. Also ich finde die irgendwie toll. Aber mach mal weiter, vielleicht erschließt sich die aus der Gruppe jetzt besser. Das erste wäre jetzt Überfremdung. Das zweite ist dann kollektiver Freizeittag. Kriegst du da die Schönheit mit? Ja, mach mal, ja, weiter. Und das dritte ist Sozialleiche. Ja. Und dann wäre ich ja dann, habe ich es vorhin schon untergebracht, Zintertragssteuer habe ich schon gesagt, war vorhin in der Sendung, ja, ja. Ja. Und um jetzt noch was Gemeines zu sagen, haben wir noch eins hier, und zwar ist es von irgendeinem Wissenschaftler mal gesagt worden, und zwar eine Bezeichnung für unintegrierbare Schwerstbehinderte, und zwar Selektionsrest. Ist jetzt nicht böse gemeint, ja? Nee, ist schon klar. Du neigst aber doch schon eher, sagen wir mal so, zu so, wie soll ich es ausdrücken? Ohne dass es allzu böse klingt, so zu flachbrüstig politisieren? Ja. Mit dem Hang ins Komische? Ja, doch, eigentlich schon. Ja, na, das war ja zu erkennen, als solches ist es von mir erkannt worden und möglicherweise auch von dem einen oder anderen Zuhörer. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Gut, okay. Okay, so. Tschüss. Dann wird jetzt, glaube ich, Zeit, wieder eine Musik zu machen. Ich muss es ja nicht weiter erklären. Also jetzt kommt eine Musik und vorher kommt aber der Musikansager Karl Hegemann und wird die Musik ansagen. Ich fahre die dann bloß ab. Nachher gibt's auch noch Laibach. Jetzt sind wir aber erstmal auch bei einer Ostgruppe. Ich habe wirklich gedacht, der Purport stimmt ja überhaupt nicht. Eine, die auch von uns gespielt hat aus Prag, die Support Lesbians. Ich finde das ganz gut, wenn das vor deiner Erklärung des Flachlegens noch kommt. Der Titel heißt nicht No Bueno Pain, was ja auch ganz schön gepasst hätte, sondern Bad Things. Und das ist dann also mit schönen Worten und schlechten Sachen. Ne? Man kann es jetzt abspielen. Karl Hegemann, du bist ein Vollblutdramaturg. Wie du jetzt die Brücke auch gebaut hast hin zum Flachlegen, ich bewundere dich. Ja, ich bin sprachlos. Bla bla bla, this is a lie. like to see you back. So this morning.